Deutschlandfunk. Hörspiel. Vor 100 Jahren erschien die Erzählung Demian, die Geschichte einer Jugend von Emil Sinclair. Hinter dem Pseudonym Emil Sinclair verbarg sich niemand geringerer als der Schriftsteller Hermann Hesse. Für Hesse sollte dieser Text den Beginn einer neuen literarischen Orientierung markieren. Das Pseudonym wählte er mit Bedacht, um, wie er es selbst formulierte, nicht die Jugend durch den bekannten Namen eines alten Onkels abzuschrecken. Bereits ein Jahr später, das Buch war von Kritik und Lesern begeistert aufgenommen worden, erschien die Erzählung dann unter Hesses Namen unter dem Titel Demian, die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. Heute zählen wir den Demian zu den Hauptwerken Hermann Hesses, die seinen Weltruhm begründeten. Die Einsicht in psychoanalytische Prozesse, die Traumbilder und Symbolfiguren des Textes wirken auch in der Hörspielfassung von Oliver Sturm immer noch faszinierend gegenwärtig. Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber aus mir heraus wollte. Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber aus mir heraus wollte. Warum war das so sehr schwer? Wenige wissen heute, was der Mensch ist. Viele fühlen es und sterben darum leichter. Wie ich leichter sterben werde, wenn ich diese Geschichte fertig geschrieben habe. Das Leben jedes Menschen ist ein Weg zu sich selber hin. Der Versuch eines Weges, die Andeutung eines Pfades. Kein Mensch ist jemals ganz und gar er selbst gewesen. Jeder strebt dennoch es zu werden, einer dumpf, einer lichter. Jeder, wie er kann. Jeder trägt Reste von seiner Geburt, Schleim und Eischalen einer Urwelt bis zum Ende mit sich hin. Mancher wird niemals Mensch. Bleibt Frosch, bleibt Eidechse, bleibt Ameise. Mancher ist oben Mensch und unten Fisch. Aber jeder ist ein Wurf der Natur nach dem Menschen hin. Und allen sind die Herkünfte gemeinsam, die Mütter. Wir alle kommen aus demselben Schlunde. Aber jeder strebt einen Versuch und Wurf aus den Tiefen seinem eigenen Ziele zu. Wir können einander verstehen, aber deuten kann jeder nur sich selbst. Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. Nach dem Roman von Hermann Hesse. Hörspielbearbeitung und Regie Oliver Sturm. Ey, wirf mein Hammer rüber, Kalle. Ich beginne meine Geschichte mit einem Erlebnis der Zeit, wo ich 10 Jahre alt war und in die Lateinschule unseres Städtchens ging. Viel duftet mir da entgegen und rührt mich von innen mit Weh und wohligen Schauern an. Dunkle Gassen und helle Häuser und Türme, Uhrschläge und Menschengesichter, Stuben voll Wohnlichkeit und warmem Behagen, Stuben voll Geheimnis und tiefer Gespensterfurcht. Emil! Es riecht nach warmer Enge, nach Kaninchen, Emil, und Dienstmägden, nach Hausmitteln, Emil, und getrocknetem Obst. 2 Welten liefen dort durcheinander, von 2 Polen her kamen Tag und Nacht. Emil Sinclair, wo steckst du? Lina, hast du den Jungen gesehen? Die eine Welt war das Vaterhaus, aber sie war sogar noch enger. Sie umfasste eigentlich nur meine Eltern. Diese Welt war mir wohl bekannt. Sie hieß Mutter und Vater. Sie hieß Liebe und Strenge, Vorbild und Schule. Emil! Hier waren sanfte, freundliche Reden, gewaschene Hände, reine Kleider, gute Sitten daheim. Emil! Zu dieser Welt musste man sich halten, Emil, damit das Leben klar und reinlich, schön und geordnet sei. Ich habe keine Ahnung, wo der Knabe steckt. Die andere Welt indessen begann schon mitten in unserem eigenen Hause und war völlig anders. Roch anders, sprach anders, versprach und forderte anderes. In dieser zweiten Welt gab es Dienstmägde und Handwerksburschen, Geistergeschichten und Skandalgerüchte. Es gab da eine bunte Flut von ungeheuren, lockenden, furchtbaren, rätselhaften Dingen. Sachen wie Schlachthaus und Gefängnis, betrunkene und keifende Weiber, gebärende Kühe, gestürzte Pferde, Einbrüche, Totschläge, Selbstmorde. Knäuel von jungen Mädchen drängten abends aus den Fabriken. Alte Frauen konnten einen bezaubern und krank machen. Überall quoll und duftete diese zweite heftige Welt. Überall. Nur nicht in unseren Zimmern, wo Mutter und Vater waren. Und das war gut. Es war wunderbar, dass es hier bei uns Frieden, Ordnung und Ruhe gab, Verzeihung und Liebe. An einem freien Nachmittag trieb ich mich mit zwei Knaben aus der Nachbarschaft herum. Da kam ein größerer dazu, ein kräftiger und roher Junge von etwa 13 Jahren, ein Volksschüler. Sein Vater war Trinker und die ganze Familie stand in schlechtem Ruf. Na ja, nichts nutze. Nichts zu tun oder was? Franz Kromer war mir wohl bekannt. Ich hatte Furcht vor ihm und es gefiel mir nicht, als er jetzt zu uns stieß. Unter seiner Anführung stiegen wir neben der Brücke ans Ufer hinab und verbargen uns vor der Welt unterm ersten Brückenbogen. Los, Ufer absuchen. Ihr beiden das linke, Sinclair das rechte. Wer was Brauchbares findet, bringt's her. Vor allem Sachen aus Blei oder Messing. Das schmale Ufer zwischen der Brückenwand und dem träg fließenden Wasser bestand aus lauter Abfällen, aus Scherben und Gerümpel. Wir mussten unter Franz Kromers Führung die Strecke absuchen und ihm zeigen, was wir fanden. Er befahl und wir gehorchten. Es war, als sei das ein alter Brauch, obwohl ich das erste Mal mit ihm zusammen war. Schließlich setzten wir uns an den Boden. Franz spuckte ins Wasser und sah aus wie ein Mann. Wer von euch hat schon mal was geklaut? Ich habe mal Schokolade gestohlen beim Kaufmann. Da bin ich nämlich. Ich auch. Ich habe mal ein Messer gestohlen. Ah ja, wo? Na, beim Eisenkötter. Ein Messer mit so einer Klinge. So lang war die. Erzähl. Also ich bin da zum Eisenkötter. Es begann ein Gespräch und die Knaben kamen ins Rühmen und Großtun mit Schülerheldentaten und bösen Streichen. Ich schwieg und fürchtete doch, gerade durch mein Schweigen aufzufallen. Meine beiden Kameraden waren von Anfang an von mir abgerückt und hatten sich zu ihm bekannt. Ich war ein Fremdling unter ihnen. Als Lateinschüler und Herrensöhnchen konnte Franz mich unmöglich lieben. Und Sinclair? Was hast du so erlebt? Nichts hatte ich erlebt. Aber vor lauter Angst begann auch ich zu erzählen. Den Garten an der Eckmühle kennt ihr ja. Also, es war Johannisnacht. Ich erfand eine große Räubergeschichte, in der ich der Held war. Wir über den Zaun, Hans hat Schmiere gestanden. War zum Glück scheußlich dunkel die Nacht. Einen ganzen Sack haben wir rausgeholt. Ich immer oben im Baum, gepflückt wie ein Wahnsinniger. Und Karl hat sie aufgelesen und in den Sack getan. Das ging zack, zack und ganz leise. Einen ganzen Sack voll. Pferdeäpfel oder was? Quatsch. Nur die besten Sorten. Renetten, Goldpaar. Goldpaar, was? Naja, eben nur so edle Sorten. Der Sack war nachher so schwer, dass wir ihn wieder aufmachen mussten und die Hälfte dalassen. Haben ihn einfach nicht über den Zaun gekriegt. Und keine Muskeln oder was? Das war bestimmt ein Zentner. Den schafft keiner. Ich schon. Die Hälfte zurückgelassen. Ganz schön blöd. Quatsch. Wir sind nachher wiedergekommen und haben den Rest geholt. Ich lasse doch sowas nicht liegen. Ich nicht. Einen Zentner Renetten und so. Ich sag's euch. Alles reife Äpfel. Ist das wahr? Jawohl. Also wirklich und wahrhaftig? Ja, wirklich und wahrhaftig. Kannst du schwören? Ich erschrak sehr. Aber ich sagte sofort ja. Ja? Denn wer gesehen und geschmeckt hat, wie freundlich der Herr ist, wer an der inneren Herrlichkeit der Tugend, die aus dem Herzen Jesu kommt und aus seinem Lebenslauf bewiesen wird, einen rechten Geschmack und sich einmal im Besitz davon gesehen hat, der mag nicht sündigen. Um aller Welt gut. Dem könnte keine größere Strafe angetan werden, als wenn er sündigen müsste. Also sag, bei Gott und Seligkeit. Bei Gott und Seligkeit. Naja. Ich dachte, damit sei es gut und war froh, als er sich bald erhob und den Rückweg einschlug. Als wir auf der Brücke waren, sagte ich schüchtern, ich müsse jetzt nach Hause. Ich muss jetzt nach Hause. Hast wohl eilig. Wir haben doch den gleichen Weg, Sinclair. Langsam schlenderte er weiter und ich wagte nicht auszureißen. Ist das euer Haus? Ja. Als ich die Haustür sah und den dicken Drücker aus Messing, die Sonne in den Fenstern und die Vorhänge im Zimmer meiner Mutter, atmete ich tief auf. Ich hatte schnell die Tür geöffnet und wollte eben hineinschlüpfen, da drängte Franz Kromer sich mit hinein. Im kühlen, düsteren Fliesengang stand er bei mir und hielt mich am Arm. Nicht so eilig, du. Sein Griff um meinen Arm war fest wie Eisen. Was ist? Was willst du? Ich muss dich bloß noch was fragen. Die anderen brauchen das nicht hören. Was denn fragen? Ich muss hinauf, weißt du? Du weißt doch, wem der Obstgarten bei der Eckmühle gehört. Weiß nicht. Ich glaube dem Müller. Franz hatte den Arm um mich geschlungen und zog mich nun ganz dicht zu sich heran, dass ich ihm aus nächster Nähe ins Gesicht sehen musste. Ich kann dir schon sagen, wem der Garten gehört. Ich weiß schon lange, dass die Äpfel gestohlen sind und ich weiß auch, dass der Mann gesagt hat, er gibt jedem 2 Mark, der ihm sagen kann, wer das Obst gestohlen hat. Lieber Gott, aber du wirst ihm doch nichts sagen. Nichts sagen, Freundchen. Glaubst du, ich kann das Geld scheißen und mir die 2 Markstücke selber machen? Ich habe keinen reichen Vater wie du. Und wenn ich 2 Mark verdienen kann, muss ich sie verdienen. Die Welt brach um mich zusammen. Er würde mich anzeigen. Ich war ein Verbrecher. Man würde es dem Vater sagen. Vielleicht würde sogar die Polizei kommen. Dass ich gar nicht gestohlen hatte, war dabei ohne Belang. Kromer, bitte zeig mich nicht an. Das wäre nicht schön von dir. Ich schenke dir meine Uhr. Hier, du kannst sie haben. Sie ist aus Silber. Zeig mal. Er nahm die alte Uhr meiner Großmutter in seine große, rohe Hand. Die geht ja gar nicht. Aber sie ist aus Silber. Ich pfeife auf dein Silber. Aber Franz, ich habe nichts anderes. Na, du weißt ja, zu wem ich gehe. Ich kann es auch der Polizei sagen. Also dann. Franz, mach doch keine Sachen. Nicht, es ist bloß ein Spaß. Na klar. Aber für dich kann er teuer werden. Sag mir doch, Franz, was ich tun soll. Ich will dir alles tun. Sei doch nicht blöd. Du brauchst mir bloß 2 Mark geben, dann ist alles gut. Aber ich habe nichts. Ich habe ein Indianerbuch. Mach kein Geschwätz, gib das Geld her. Aber ich kriege nie Geld. Ich kann doch nichts dafür. Dann bringst du mir morgen die 2 Mark. Ich warte nach der Schule unten am Markt. Damit fertig. Ja, aber woher soll ich es denn nehmen? Das ist deine Sache. Bei euch ist genug Geld zu Hause. Also morgen nach der Schule. Und ich sage dir, wenn du es nicht bringst... Er spuckte aus und war wie ein Schatten verschwunden. Mein Leben war zerstört. Ich dachte daran, fortzulaufen und nie mehr wiederzukommen. Am Rechen neben der Glastür hing der Hut meines Vaters und der Sonnenschirm meiner Mutter. Heimat und Zärtlichkeit strömten mir von diesen Dingen entgegen. Aber das alles gehörte mir jetzt nicht mehr. Es war lichte Vater- und Mutterwelt und ich war tief und schuldvoll in Abenteuer und Sünde verstrickt. Warum hatte ich dem Kromer gehorcht? Besser als je meinem Vater. Herein. Guten Abend, Vater. Guten Abend, Emil. Wie sehen denn deine Schuhe aus? Die sind ja ganz nass. Wo bist du gewesen? Unten am Bach. Wir haben da gespielt. Am Mühlbach unten? Du weißt, dass du da nicht hin sollst. Ja, aber... Kein Aber. Der Bach ist verboten, verstehst du? Jetzt stell die Schuhe an den Ofen und zieh dir was Warmes an die Füße. Ist gut. Und jetzt geh. Wie süß war dieser väterliche Tadel für ein kleines, harmloses Vergehen. Er bemerkte das Schlimmere nicht. Und ich durfte einen Vorwurf ertragen, den ich heimlich mit auf das andere bezog. Dabei funkelte ein sonderbar neues Gefühl in mir auf, ein böses und schneidendes Gefühl voll Widerhaken. Ich fühlte mich meinem Vater überlegen. Ich fühlte einen Augenblick lang eine gewisse Verachtung für seine Unwissenheit. Sein Schelten über die nassen Stiefel schien mir kleinlich. Es war ein hässliches und widriges Gefühl, aber es war stark und hatte einen tiefen Reiz. Emil, du siehst gar nicht gut aus, du bist so blass. Ist dir nicht wohl? Mir geht's gut, Mama. Mach dir keine Sorgen. Dann wasch dir die Hände, es gibt gleich Essen. Ich hatte den ganzen Abend einzig damit zu tun, mich an die veränderte Luft in unserem Wohnzimmer zu gewöhnen. Wanduhr und Tisch, Bibel und Spiegel, Bücherbord und Bilder an der Wand nahmen gleichsam Abschied von mir. Ich musste mit erfrierendem Herzen zusehen, wie meine Welt, wie mein gutes, glückliches Leben Vergangenheit wurde und sich von mir ablöste. Meine Schwestern in ihren gestärkten weißen Blusen erschienen mir wie leblose Puppen. Der Tag hat sich geneigt, die Nacht hat sich genaht. Gott sei gebenedeit. Als letztes Fegefeuer ging die Abendandacht über mich. Ich sang nicht mit. Jeder Ton war Galle und Gift für mich. Ich betete auch nicht mit, als mein Vater den Segen sprach. Wie war ich froh, als ich endlich in meinem Bett lag. Am nächsten Morgen war ich krank. Emil, aufstehen. Es ist schon spät. Als meine Mutter mich fragte, ob mir etwas fehle, Emil, erbrach ich mich. Damit schien etwas gewonnen. Ich liebte es sehr, ein wenig krank zu sein und einen Morgen lang bei Kamillentee liegen bleiben zu dürfen. Doch es half alles nichts. Um 11 Uhr musste ich am Markt sein. Darum stand ich um 10 Uhr leise auf und sagte, dass mir wieder wohler geworden sei. Ich hatte mir einen Plan gemacht. Es gab da eine kleine Sparbüchse, in die die Verwandten bei Besuchen manchmal ein 10- oder 5-Pfennigstück taten. An die musste ich herankommen. Sie stand im Zimmer meiner Mutter. Es ging sehr leicht, die Büchse aufzubrechen. Es war nur ein dünnes Blechgitter zu durchreißen. Ich zählte das Geld mit Angst. Es hatte in der Büchse so voll geklungen. Nun in der Hand war es elend wenig. Es waren 65 Pfennige. Ich drückte mich auf Umwegen durch die Gassen einer veränderten Stadt, unter nie gesehenen Wolken hin, an Häusern vorbei, die mich ansahen, und an Menschen, die Verdacht auf mich hatten. Franz Krohmer sah mich von Weitem. Als er in meiner Nähe war, gab er mir einen befehlenden Wink, dass ich ihm folgen solle, und ging, ohne sich ein einziges Mal umzusehen, ruhig weiter. Plötzlich schob er mich hinter einen Mauervorsprung. Hast du's? Hier. Das sind 65 Pfennig. Ja, das ist alles, was ich habe. Ich habe nicht mehr. Ich hätte dich für gescheiter gehalten. Der andere, du weißt schon, wen ich meine, versucht nicht, mich herunterzuhandeln. Der zahlt. Ja, aber ich habe nun mal nicht mehr. Es war meine Sparkasse. Das ist deine Sache. Aber ich will dich nicht unglücklich machen. Du bist mir jetzt noch eine Mark 35 schuldig. Wann kriege ich die? Du kriegst sie noch, Krummer. Vielleicht habe ich bald mehr. Morgen oder übermorgen. Na gut. Ich bin nicht so, dass ich dir schaden will. Meinetwegen warte ich ein wenig. Übermorgen pfeife ich dir am Nachmittag und dann bringst du es in Ordnung, klar? Du kennst meinen Pfiff. Ja, ich weiß. Noch heute würde Kromers Pfiff mich erschrecken machen, wenn ich ihn plötzlich wieder hörte. Ich hörte ihn von nun an oft. Mir schien, ich höre ihn immer und immer zu. Kein Ort, kein Spiel, keine Arbeit, kein Gedanke, wohin dieser Pfiff nicht drang, der mich abhängig machte, der jetzt mein Schicksal war. Komm mal mit. Ich musste meinem Peiniger an schlechte und hässliche Orte folgen, musste ihm Rechenschaft ablegen. Selten hatte ich Geld, einen Fünfer oder einen Groschen, der vom Küchentisch gestohlen war, wenn Lina den Marktkorb dort stehen ließ. Da ich viele Male ohne Geld bei meinem Teufel erschienen war, fing er an, mich auf andere Weise zu quälen und zu benutzen. Mein Vater hat da einen kleinen Auftrag für mich, den könntest du übernehmen. Geh mal zu Kohlenpaul und hol die Hubkarre. Oder er trug mir auf, etwas Schwieriges zu vollführen. Nur so wenig? Sinclair, willst du mich ärgern? Willst du mir keine Freude machen? Geh, hüpf auf dem linken Bein. Was? Du sollst auf dem Bein hüpfen, damit ich wenigstens etwas Spaß habe an dir. Aber... Los, hüpf! Hüpf, du kannst was erleben! Eine Zeit lang wurde ich krank. Ich erbrach oft und fror. Nachts aber lag ich in Schweiß und Hitze. Emil, Kleiner, hier, trink den Tee. Der tut dir gut. Morgen gehst du nicht in die Schule. Mein Zustand zu jener Zeit war eine Art von Irrsinn. Ich habe eine Kette gefunden. Na ja und? Dann bring die Kette her. Und hier, das ist ein altes Bügeleisen. Schmeiß weg. Ich finde nichts mehr. Hast du mir dazu etwas zu sagen, Emil? Kannst du mir bitte einmal sagen, warum man dich wieder unter der Brücke gesehen hat? Nein? Hast du die Sprache verloren? Nein, Vater. Also? In unserer Lateinschule war vor kurzem ein neuer Schüler eingetreten. Er war der Sohn einer wohlhabenden Witwe, die in unsere Stadt gezogen war und trug einen Trauerflor um den Ärmel. Er ging in eine höhere Klasse als ich und war mehrere Jahre älter. Zwischen uns kindischen Jungen bewegte er sich fremd und fertig wie ein Mann, vielmehr wie ein Herr. Beliebt war er nicht, aber sein selbstbewusster und entschiedener Ton gegen die Lehrer gefiel den anderen. Er hieß Max Demian. Gehen wir ein Stück zusammen? Ja. Ich war geschmeichelt und nickte. Wo wohnst du? Am Stadtwall. Das gelbe Haus auf der Ecke. Ah, dort, das Haus kenne ich. Über eure Haustür ist so ein merkwürdiges Ding angebracht. Das hat mich gleich interessiert. Eine Art Wappen. Was ist das? Ich weiß nichts darüber. Es ist ein Vogel oder sowas ähnliches. Es muss ganz alt sein. Sieh es dir mal gut an. Solche Sachen sind oft ganz interessant. Ich glaube, dass es ein Sperber ist. Ein Sperberzeichen. Was ist denn? Ich habe da vorhin eurer Stunde zugehört. Die Geschichte von Kain, der das Zeichen auf der Stirn trug, nicht wahr? Gefällt sie dir? Tja, gefällt mir ganz gut. Ach, du brauchst mir nichts vorzumachen. Aber die Geschichte ist tatsächlich ziemlich merkwürdig. Viel merkwürdiger als die meisten anderen. Der Lehrer hat ja nicht viel darüber gesagt. Nur das Übliche über Gott und die Sünde und so weiter. Aber ich glaube, interessiert es dich überhaupt? Ja. Was mich an Demian von Anfang an faszinierte, war sein Gesicht. Er sah gar nicht aus wie ein Schüler, der eine Aufgabe macht, sondern wie ein Forscher, der eigenen Problemen nachgeht. Man kann diese Geschichte von Kain auch ganz anders auffassen. Mit diesem Kain und mit dem Zeichen auf seiner Stirn kann man doch nicht wirklich zufrieden sein, so wie er uns erklärt wird. Findest du nicht? Na ja. Demian begann, mir seine Auffassung der Geschichte von Kain und Abel auseinanderzusetzen. Und es war die seltsamste Verkehrung von Gut und Böse, die ich bis dahin gehört hatte. Am Anfang der Geschichte war das Zeichen. Es war da ein Mann. Der hatte etwas im Gesicht, was den anderen Angst machte. Sie wagten nicht, ihn anzurühren. Er imponierte ihn. Aha. Vielleicht war es aber auch gar nicht ein Zeichen auf der Stirn, sondern eher etwas kaum Wahrnehmbares, Unheimliches. Ein wenig mehr Geist und Kühnheit im Blick, als die Leute gewohnt waren. Dieser Mann hatte Macht. Vor diesem Mann scheute man sich. Er hatte ein Zeichen und seine Kinder auch. Man fürchtete sich davor. Also erklärte man das Zeichen nicht als das, was es war, als eine Auszeichnung, sondern als das Gegenteil. Man sagte, fuhr er fort, die Kerle mit dem Zeichen seien unheimlich. Leute mit Mut und Charakter seien den anderen Leuten immer sehr unheimlich. Dass da ein Geschlecht von Furchtlosen herumlief, war sehr unbequem. Und nun hängte man diesem Geschlecht einen Übernamen und eine Fabel an, um sich an ihm zu rächen, um sich für all die ausgestandene Furcht ein bisschen schadlos zu halten. Begreifst du? Ja, das heißt, dann wäre ja Kain also gar nicht böse gewesen. Und die ganze Geschichte in der Bibel wäre eigentlich gar nicht wahr. Ich meine, dieser Kain war ein vortrefflicher Kerl. Und bloß weil man Angst vor ihm hatte, hängte man ihm diese Geschichte an. Es war ein Gerücht. So etwas, was die Leute herumschwätzen. Und dann glaubst du, dass auch das mit dem Totschlag gar nicht wahr ist? Sicher ist das wahr. Ein Starker hatte einen Schwachen erschlagen. Ob es wirklich sein Bruder war, daran kann man ja zweifeln. Vielleicht war es eine Heldentat. Vielleicht auch nicht. Jedenfalls aber waren die anderen Schwachen jetzt voller Angst. Und wenn man sie fragte, warum schlagt ihr ihn nicht einfach auch tot, dann sagten sie nicht, weil wir Feiglinge sind, sondern sie sagten, man kann nicht. Er hat ein Zeichen. Gott hat ihn gezeichnet. Ungefähr so muss der Schwindel entstanden sein. Na, ich halte dich auf. Adieu denn. Er bog in die Altgasse ein und ließ mich allein. Verwunderter, als ich je gewesen war. Zu Hause las ich die Geschichte in der Bibel nach. Lange nicht mehr hatte ich den Franz Kromer so völlig vergessen, stundenlang, einen ganzen Abend lang. Auf einmal erinnerte ich mich, wie ich an jenem Abend, als mein Elend begonnen hatte, für Momente voller Verachtung auf die lichte Welt und Weisheit meines Vaters geschaut, wie ich meine Bosheit als Auszeichnung vor ihm empfunden hatte. Kain, ein edler Mensch. Abel, ein Feigling? Es war absurd. Es war gotteslästerlich. War nicht er selber, dieser Demian, so eine Art Kain? Sinclair, mein Geld. Wo ist mein Geld? Gib's her. Hier. Das ist alles? Mehr hast du nicht? Nein. Aber es ist doch gestohlen, oder nicht? Wo hast du es her? Lina hat es auf dem Tisch liegen gelassen. Du betrügst mich doch. Wirklich nicht. Du kannst deine Arbeit für mich erledigen. Oder, nein, warte mal, hüpf erstmal auf den linken Bein. Ich mag nicht. Hüpf oder ich zeig dich an. Meine Sache mit Franz Kromer ging ihren zwangsläufigen Weg weiter. Ich kam nicht von ihm los. Auch nicht, als ich ihm die geschuldete Summe endlich abbezahlt hatte. Da er von meinen Diebstählen wusste, hatte er mich mehr in der Hand als jemals. In meinen Träumen lebte er wie mein Schatten mit. Und was er mir nicht in der Wirklichkeit antat, das ließ meine Fantasie ihn in diesen Träumen tun, in denen ich ganz und gar sein Sklave wurde. Knie dich hin. Knie dich hin. Leg dich hin. Leg dich hin. Da. Unter anderem träumte ich oft, dass Kromer mich misshandelte, dass er mich anspie und auf mir kniete. Und was schlimmer war, dass er mich zu schweren Verbrechen verführte. Vielmehr nicht verführte, sondern einfach durch seinen mächtigen Einfluss zwang. Hier ist das Messer. Versteck dich hinter dem Baum. Siehst du, der da des Weges kommt, dem stichst du das Messer in die Seite. Ja. Jetzt gleich. Gleich ist er da. Los, spring. Stich zu. Aber es ist mein Vater. Stich zu. Vater. Emil, Kleiner, du hast nur geträumt. Über diesen Dingen dachte ich zwar wohl noch an Kain und Abel, aber wenig mehr an Demian. Ah. Oh. Als er mir zuerst wieder nahe trat, war es merkwürdigerweise auch in einem Traum. Los, Sinclair. Hinknien. Tiefer mit dem Kopf. Gut so. Los. Sei ein wenig geschmeidiger, Bursche. Ich träumte wieder von Misshandlungen und Vergewaltigung, die ich erlitt. Aber statt Kromer war es diesmal Demian, der auf mir kniete. Und das war ganz neu und machte mir tiefen Eindruck. Alles, was ich von Kromer über Qual und Widerstreben erlitten hatte, das erlitt ich von Demian gerne. Und mit einem Gefühl, das ebenso viel Wonne wie Angst enthielt. Du machst das sehr gut, Sinclair. Weißt du das? Einst war ein Regentag. Ich war von meinem Peiniger auf den Burgplatz bestellt worden. Da stand ich nun und wartete und wühlte mit den Füßen im nassen Kastanienlaub. Ich war es längst gewohnt, so irgendwo in einem Winkel zu stehen und auf ihn zu warten. Oft sehr lange Zeit. Und ich nahm es hin, wie der Mensch das Unabänderliche hinnimmt. Na, Sinclair, was hast du heute für mich? Wie bitte? Nur Kuchen? Kein Geld? Es ist aber ein sehr guter. Na schön, gib her. Ich bin ja kein Unmensch. Und dann bis morgen. Selbe Zeit, selbe Stelle. Ach so, dass ich es nicht vergesse. Du könntest das nächste Mal deine Schwester mitbringen. Die Ältere. Wie heißt die eigentlich? Wie bitte? Kapierst du nicht? Deine Schwester sollst du mitbringen. Ja, Krummert, aber das geht nicht. Das darf ich nicht und sie käme auch gar nicht mit. Naja, das wirst du dir überlegen, nicht? Ich möchte mit deiner Schwester bekannt werden. Es wird schon mal gehen. Du nimmst sie einfach auf den Spaziergang mit. Und dann komme ich dazu. Morgen pfeife ich dich an und dann sprechen wir nochmal drüber. Als er fort war, dämmerte mir plötzlich etwas vom Sinn seines Begehrens auf. Ich war noch völlig Kind. Aber ich wusste gerüchtweise davon, dass Knaben und Mädchen, wenn sie etwas älter waren, irgendwelche geheimnisvollen, anstößigen und verbotenen Dinge miteinander treiben konnten. Es wurde mir ganz plötzlich klar, wie ungeheuerlich es war. Aber wie konnte ich es ihm verweigern? Trostlos ging ich über den leeren Platz. Sinclair? Demian, du bist es. Hast du mich erschreckt? Tut mir leid. Aber guck mal, man muss sich nicht so erschrecken lassen. Aber das kann auch passieren. Also wenn du vor jemand, der dir nichts getan hat, so zusammenfährst, dann fängt der jemand an nachzudenken. Es wundert ihn. So ist man bloß, wenn man Angst hat. Es gibt Dinge, vor denen du Furcht hast. Und es gibt auch Menschen, vor denen du Furcht hast. Und das sollte man nie haben. Du hast doch keine vor mir, oder? Oh nein, überhaupt nicht. Eben, siehst du. Aber es gibt Leute, vor denen du Furcht hast. Ich weiß nicht. Lass mich doch. Was willst du von mir? Ich möchte gern ein Experiment machen. Es ist lustig. Pass mal auf. Also ich versuche manchmal eine Kunst, die man Gedankenlesen nennt. Es ist keine Hexerei dabei, aber wenn man nicht weiß, wie es gemacht wird, dann sieht es ganz eigentümlich aus. Es gibt also Sachen und Menschen, vor denen du Angst hast. Man braucht vor niemand Angst zu haben. Wenn man jemand fürchtet, dann kommt es daher, dass man diesem jemand Macht über sich eingeräumt hat. Man hat zum Beispiel etwas Böses getan und der andere weiß das. Dann hat er Macht über dich. Du kapierst? Ich wusste nicht, wie mir geschah. Er stand wie ein Zauberer vor mir. Ich sagte dir ja, es sieht komisch aus, das Gedankenlesen. Aber es geht ganz natürlich zu. Ich halte es zum Beispiel für möglich, dass du einmal von mir geträumt hast. Aber lassen wir das. Es ist dir doch recht, wenn ich so mit dir spreche. Naja, ich verstehe nur gar nicht. Wir haben also gefunden, der Knabe S. ist schreckhaft. Er fürchtet jemanden. Er hat wahrscheinlich mit diesem anderen ein Geheimnis, das ihm sehr unbequem ist. Stimmt das ungefähr? Mhm. Ich hatte es mir schon gedacht. Jetzt bloß noch eine einzige Frage. Weißt du, wie der Junge heißt, der da vorhin wegging? Was für ein Junge? Es war kein Junge da, bloß ich. Sag's nur. Wie heißt er? Meinst du den Franz Kromer? Bravo, du bist ein fixer Kerl. Wir werden noch Freunde werden. Nun muss ich dir aber etwas sagen. Dieser Kromer, oder wie er heißt, ist ein schlechter Kerl. Sein Gesicht sagt mir, dass er ein Schuft ist. Was meinst du? Oh ja, er ist schlecht. Er ist ein Satan. Aber er darf nichts wissen. Um Gottes Willen, er darf nichts wissen. Kennst du ihn? Kennt er dich? Reg dich nicht auf. Er kennt mich nicht. Noch nicht. Aber ich möchte ihn ganz gern kennenlernen. Er geht in die Volksschule? Ja. In welche Klasse? In die fünfte. Aber sag ihm nichts. Bitte, bitte sag ihm nichts. Vermutlich hast du keine Lust, mir ein wenig mehr von diesem Kromer zu erzählen. Ich kann nicht. Nein, lass mich. Schade, aber das weißt du doch, dass deine Furcht vor ihm nichts Richtiges ist. So eine Furcht macht uns ganz kaputt. Die muss man loswerden. Du musst sie loswerden, wenn ein rechter Kerl aus dir werden soll. Begreifst du? Du hast ja recht. Aber es geht nicht. Du weißt ja nicht... Bist du ihm etwa Geld schuldig? Ja, das auch, aber das ist nicht die Hauptsache. Und ich bitte dich... Na gut, Sinclair. Eure Geheimnisse wirst du mir später einmal mitteilen. Nein, niemals. Ganz wie du willst. Ich gehe jetzt nach Hause. Du solltest diesen Kerl loswerden. Wenn es gar nicht anders geht, dann schlag ihn tot. Was? Es würde mir imponieren und gefallen, wenn du es tätest. Ich würde dir auch helfen. Totschlagen ist das Einfachste. In solchen Dingen ist das Einfachste immer das Beste. Ich kam nach Hause und mir schien, ich sei ein Jahr lang weg gewesen. Alles sah anders aus. Zwischen mir und Kromer stand etwas wie Zukunft, etwas wie Hoffnung. Und erst jetzt sah ich, wie schrecklich allein ich Wochen und Wochen lang mit meinem Geheimnis gewesen war. Ich war jetzt erst recht auf lange und furchtbare Auseinandersetzungen mit meinem Feind gefasst. Junge, was starrst du so aus dem Fenster? Hast du keine Hausaufgaben? Doch, Vater. Ich mach sie gleich. Kromers Pfiff vor unserem Haus aber blieb aus. Einen Tag, zwei Tage, drei Tage, eine Woche lang. Ich wagte gar nicht daran zu glauben und lag innerlich auf der Lauer, ob er nicht plötzlich, eben wenn man ihn gar nimmer erwartete, doch wieder dastehen würde. Bis ich endlich einmal dem Franz Kromer begegnete. Er kam die Seilergasse herab, gerade mir entgegen. Als er mich sah, zuckte er zusammen, verzog das Gesicht zu einer wüsten Grimasse und bog in eine Gasse, um mir nicht begegnen zu müssen. Mein Feind lief vor mir davon. Welch ein Moment! Guten Morgen, Sinclair. Max. Grüß Gott. Ich wollte nur mal hören, wie es dir geht. Der Kromer lässt dich doch jetzt in Ruhe, nicht? Hast du das gemacht? Aber wie denn? Ich begreife es gar nicht. Er ist ganz ausgeblieben. Das ist gut. Wenn er je einmal wiederkommen sollte, ich denke, er tut es nicht. Dann sag ihm bloß, er möge an den Demian denken. Hast du ihn verhauen? Nein, das tue ich nicht so gern. Ich habe bloß mit ihm gesprochen. So wie mit dir auch. Der Bann war gebrochen. Ich war wieder ein Schulknabe, wie immer. Meine Natur suchte so rasch wie möglich wieder in Gleichgewicht und Ruhe zu kommen. Und so gab sie sich vor allem Mühe, das viele Hässliche und Bedrohende zu vergessen. Ich sang wieder die Abendandacht mit. Aus der furchtbaren Sklaverei bei Kromer floh ich mit allen Trieben und Kräften meiner geschädigten Seele dahin zurück, wo ich früher glücklich und zufrieden gewesen war. In das verlorene Paradies, das sich wieder öffnete in die helle Vater- und Mutterwelt, zu den Schwestern, zum Duft der Reinheit, zur Gottgefälligkeit Abels. Vater, sag, ich habe gehört, dass manche Leute den Kain für besser als den Abel erklären. Was ist denn davon zu halten? Nun, Emil, das ist keine so ganz neue Anschauung. Sie ist schon in der Zeit der Urchristen aufgetaucht und wurde in Sekten gelehrt. Eine nannte sich die Kainiten. Aber diese tolle Lehre ist natürlich nichts als ein Versuch des Teufels, unseren Glauben zu zerstören. Ach so. Allerdings. Denn würde man an das Recht Kains und das Unrecht Abels glauben, dann ergibt sich daraus die Folge, dass Gott sich geirrt hat. Dass also der Gott der Bibel nicht der richtige und einzige, sondern ein falscher ist. So haben es auch die Kainiten gelehrt. Zum Glück ist diese Ketzerei seit langem aus der Menschheit verschwunden. Ich wundere mich nur, dass ein Schulkamerad von dir davon erfahren hat. Ich mich auch. Ich bitte dich ernstlich, diese Gedanken zu unterlassen. Es waren seit der Geschichte mit Kromer mehrere Jahre vergangen. Jene dramatische Zeit meines Lebens hatte sich wie ein kurzer Albtraum in nichts verflüchtigt. Die andere wichtige Figur meiner Tragödie aber, Max Demian, verschwand nicht mehr ganz aus meinem Umkreis. Lange Zeit stand er fern am Rande, sichtbar, doch nicht wirksam. Ich sehe ihn zur Schule gehen, allein oder zwischen anderen von den größeren Schülern, und ich sehe ihn fremdartig, einsam und still, wie gestirnhaft, zwischen ihnen wandeln, von einer eigenen Luft umgeben, unter eigenen Gesetzen lebend. Habt ihr das mitbekommen? Einmal sah ich ihn auf der Gasse vor unserem Haus, ein Notizbuch in der Hand, und sah ihn zeichnen. Er zeichnete das alte Wappenbild mit dem Vogel über unserer Haustüre ab. Und ich stand an einem Fenster, hinterm Vorhang verborgen, und schaute ihm zu. Ein andermal sah ich ihn auf der Straße. Wir standen alle von der Schule kommend um ein Pferd, das gestürzt war. Es lag noch an die Deichsel geschirrt vor einem Bauernwagen, schnob suchend und kläglich mit geöffneten Nüstern in die Luft und blutete aus einer unsichtbaren Wunde. Als ich mich abwandte, sah ich Demians Gesicht. Sein Blick schien auf den Kopf des Pferdes gerichtet und hatte wieder diese tiefe, stille, beinahe fanatische und doch leidenschaftslose Aufmerksamkeit. Es war, als sei auch etwas von einer Frau in diesem Gesicht. Und als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie ihn da selbst und die Übeltäter mit ihm. Wenn ich dir ein Zeichen mit dem Daumen mache, dann wird der Giesing sich nach uns umsehen oder sich am Nacken kratzen. Das will ich sehen. Es war im Konfirmationsunterricht, dass ich mit Demian wieder in nähere Berührung kam. Demian war nicht, wie die Sitte es gefordert hätte, mit seinem Jahrgang in der Kirche konfirmiert worden, und auch daran hatten sich alsbald Gerüchte geknüpft. Wieder hieß es, er sei eigentlich ein Jude oder Heide oder gehöre einer schlimmen Sekte an. Im Zusammenhang damit hatte ich auch den Verdacht vernommen, er lebe mit seiner Mutter wie mit einer Geliebten. Pass auf! Jetzt! Giesing hat sich am Nacken gekratzt. Kannst du das auch mit dem Lehrer machen? Nein, das möchte ich nicht. Aber du könntest es. Erst allmählich merkte ich, während diese Scherze mich sehr belustigten, dass mein Freund mit mir häufig dasselbe Spiel trieb. Kannst du denn eigentlich machen, dass ein anderer das denken muss, was du willst? Nein, das kann man nicht. Allerdings kann man jemanden gut beobachten und dann kann man oft ziemlich genau sagen, was er denkt oder fühlt. Und dann kann man meistens auch voraussehen, was er im nächsten Augenblick tun wird. Sieh dir einen Menschen genau genug an und du weißt mehr von ihm als er selber. Ich folgte den Deutungen, die Demian mir nahelegte, stets gern und mit Genuss. Einmal aber nach dem Konfirmationsunterricht erschreckte er mich mit einer ungeheuerlichen Auffassung. Der Lehrer hatte von Golgatha gesprochen. Da ist etwas, Sinclair, was mir nicht gefällt. Lies einmal die Geschichte nach und prüfe sie auf der Zunge. Es ist da etwas, was fad schmeckt. Nämlich die Sache mit den beiden Schächern. Großartig, wie da die drei Kreuze auf dem Hügel beieinander stehen. Was für eine sentimentale Geschichte. Wieso? Einer der beiden Verbrecher bereut seine Untaten. Das ist doch ganz einfach. Erst war er ein Verbrecher und hat Schandtaten begangen, weiß Gott was alles, gemordet und so weiter. Und nun schmilzt er dahin und feiert weinerliche Feste der Besserung und Reue. Was für einen Sinn hat solche Reue zwei Schritte vom Grab, ich bitte dich. Dass er von seinen Sünden erlöst wird. Ach, was eine Pfaffengeschichte ist das. Wenn du heute einen von den beiden Schächern zum Freund wählen müsstest oder dich entscheiden, wem du eher vertrauen würdest, dann ist es doch ganz bestimmt nicht dieser weinerliche Bekehrte. Nein, der andere ist es. Der ist ein Kerl und hat Charakter. Er pfeift auf eine Bekehrung, die ja in seiner Lage bloß noch ein hübsches Gerede sein kann. Er geht seinen Weg zu Ende und sagt sich nicht im letzten Augenblick feige vom Teufel los. Vielleicht ist er auch ein Abkömmling von Kain, meinst du nicht? Aber es ist die Kreuzigungsgeschichte. So kannst du doch nicht mit dem Heiligsten umspringen. Ja, die alte Geschichte. Nur nicht ernst machen, Sinclair. Aber eben genau hier ist der Punkt, wo man den Mangel in dieser Religion sehr deutlich sehen kann. Dieser ganze christliche Gott ist zwar eine ausgezeichnete Figur. Er ist das Gute, das Edle, das Väterliche, das Schöne und Hohe. Naja, wie schön. Aber die Welt besteht auch aus anderem. Und das wird nun einfach alles dem Teufel zugeschrieben. Und diese ganze andere Hälfte wird unterschlagen. Genau wie sie Gott als Vater allen Lebens rühmen. Aber das ganze Geschlechtsleben, auf dem das Leben doch beruht, einfach totschweigen und für Teufelszeug erklären. Ich befand mich zu dieser Zeit in einem Zustand, wo ich entdecken musste, dass in mir selbst ein Urtrieb lebte, der in der erlaubten und lichten Welt sich verkriechen und verstecken musste. Das langsam erwachende Gefühl des Geschlechts fiel mich als ein Feind und Zerstörer an, als Verbotenes. Was meine Neugierde suchte, was mir Träume, Lust und Angst schuf, das große Geheimnis der Pubertät, das passte gar nicht in die umhegte Glückseligkeit meines Kinderfriedens. Ich habe nichts dagegen, dass man diesen Gott Jehova verehrt. Nicht das Mindeste. Aber ich meine, wir sollen alles verehren und heilig halten. Die ganze Welt. Nicht bloß diese künstlich abgetrennte, offizielle Hälfte. Also müssen wir dann neben dem Gottesdienst auch einen Teufelsdienst haben, das fände ich richtig. Aber Max, was redest du? Oder aber man müsste sich einen Gott schaffen, der auch den Teufel in sich einschließt und vor dem man nicht die Augen zudrücken muss, wenn die natürlichsten Dinge von der Welt geschehen. Aber wir sind doch keine Tiere. Nein, denkende Menschen. Aber nur das Denken, das wir leben, hat einen Wert. Du weißt, dass deine sogenannte erlaubte Welt bloß die Hälfte der Welt ist. Aber es gibt doch nun einmal wirklich verbotene und hässliche Dinge. Das kannst du doch nicht leugnen. Und die sind nun einmal verboten und wir müssen auf sie verzichten. Soll ich denn bloß, weil es das gibt, hingehen und ein Verbrecher werden? Nein. Du sollst natürlich nicht totschlagen oder Mädchenlust morden. Nein. Aber du hast erst ein Stück von der Wahrheit gespürt. Das andere kommt noch. Verlass dich drauf. Wir alle haben da zum Beispiel einen Trieb in uns, der ist stärker als alle anderen. Und er gilt für verboten. Die Griechen und viele andere Völker aber haben diesen Trieb zur Gottheit erhoben und ihn in großen Festen verehrt. Verboten ist nichts Ewiges. Es kann wechseln. Darum muss jeder von uns für sich selber finden, was erlaubt und verboten. Ihm verboten ist. Jeder muss für sich selber stehen. Ja, aber... Wir reden zu viel. Das kluge Reden hat keinen Wert. Gar keinen. Man kommt nur von sich selber weg. Von sich selber wegkommen ist Sünde. Man muss sich in sich selber völlig verkriechen können wie eine Schildkröte. Es wurde nun alles anders. Die Kindheit fiel um mich her in Trümmer. Die Eltern sahen mich mit einer gewissen Verlegenheit an. Die Schwestern waren mir ganz fremd geworden. Eine Ernüchterung verfälschte und verblasste mir die gewohnten Gefühle und Freuden. Der Garten war ohne Duft, der Wald lockte nicht, die Welt stand um mich her wie ein Ausverkauf alter Sachen. So fällt um einen herbstlichen Baum her das Laub. Er fühlt es nicht, Regen rinnt an ihm herab und in ihm zieht das Leben sich langsam ins Engste und Innerste zurück. Er stirbt nicht, er wartet. Was denkst du dir eigentlich? Einfach über Nacht wegzubleiben? Bist du von allen guten Geistern verlassen? Was hast du denn gemacht, Emil? Wo bist du gewesen? Ende März lief Emil eines Nachmittags ohne jeden bekannten Anlass oder zwingenden Grund weg, mit den Büchern für die Nachmittagslektion, ohne Mantel, ohne Geld, übernachtete auf einem Feld und zeigte, aufgefunden und wiedergebracht, keine Reue, konnte auch keinen Grund für seine Entfernung angeben. Ein hervorstechender Zug ist neuerdings seine große Abneigung gegen seinen Vater. Es wurde beschlossen, ihn nach den Ferien in eine andere Schule zu geben. Mein letzter Versuch, im Schatten des väterlichen Hauses und Geistes zufrieden zu sein, hatte lange gedauert, war zeitweise nahezu geglückt und schließlich doch völlig gescheitert. Demian war verreist. Ich war allein. Ohne meinen Freund wiedergesehen zu haben, fuhr ich am Ende der Ferien nach Stetten, wo man mich im theologischen Seminar unterbrachte. Meine Eltern kamen beide mit und übergaben mich mit jeder möglichen Sorgfalt dem Schutz einer Knabenpension bei einem Lehrer des Gymnasiums. Die Wäsche schickst du alle 4 Wochen per Bahn. Wenn's eilig ist, per Post. Der schwarze Hut ist nur für sonntags. Wenn du Heimweh hast, dann schreib nur immer. Es ist ja nicht so schrecklich lang bis Weihnachten. Also, nicht wahr? Du wirst deiner Familie Ehre machen und deinen Vorgesetzten folgsam sein. Die Stuben, auf welche die Zöglinge verteilt waren, hießen Forum, Hellas, Athen, Sparta, Akropolis. Die kleinste hieß Germania. Wo ist Sinclair? Sehen Sie in Hellas nach? Nein, da ist keine Spur von ihm. Er wird sich verspätet haben. Lassen Sie uns ohne ihn beginnen. Wir stehen Seite 74, Vers 7. Ich bitte mir aus, dass so etwas nicht wieder vorkommt. Sie haben pünktlich zu sein. Einer hat auf den anderen Acht zu geben. Es war zu Beginn des November. Ich hatte mir angewöhnt, bei jedem Wetter kleine denkerische Spaziergänge zu machen, auf denen ich oft eine Art von Wonne genoss. Eine Wonne voll Melancholie, Weltverachtung und Selbstverachtung. So schlenderte ich eines Abends in der feuchten, nebligen Dämmerung durch die breite Allee eines öffentlichen Parks. Es roch feucht und bitter, die fernen Bäume traten gespenstisch groß und schattenhaft aus den Nebeln. Hallo Sinclair. Es war Alfons Beck, der Älteste unserer Pension. Was machst du denn hier? Wollen wir wetten, du machst Gedichte? Fällt mir nicht ein. Keine Angst, Sinclair, ich verstehe das. Es hat ja was, wenn man so am Abend im Nebel geht, so mit Herbstgedanken. Man macht dann gern Gedichte, ich weiß schon. Von der sterbenden Natur natürlich. Und von der verlorenen Jugend, die ihr gleicht. Ich bin nicht so sentimental. Na, lass gut sein. Aber bei diesem Wetter sollte man besser im Warm sitzen, wo es ein Glas Wein oder sowas gibt. Kommst du mit? Ich trinke keinen Wein. Zum Wohl, Sinclair. Zum Wohl. Schmeckt auch gar nicht so übel. Wir saßen in einer kleinen Vorstadtkneipe, tranken einen zweifelhaften Wein und stießen mit den dicken Gläsern an. Es gefiel mir zuerst wenig. Bald aber wurde ich des Weines ungewohnt sehr gesprächig. Es war, als sei ein Fenster in mir aufgestoßen. Wie lang hatte ich mir nichts von der Seele geredet. Ich kam ins Fantasieren und mittendrin gab ich die Geschichte von Kain und Abel zum Besten. Verstehst du? Die Leute hatten einfach Angst vor ihm. So einfach. Die Leute haben immer Angst vor den Einzelnen, die anders sind. Kain war gar nicht böse. Er war nur er selbst. Mensch, Sinclair, das ist ja ganz schön teuflisch, was du da denkst. Mir schwoll das Herz hoch auf vor Wonne. Becks Worte liefen wie ein starker Wein in meine Seele. Wo wir schon dabei sind, sag mal, Sinclair, hast du schon mal gemacht? Was? Komm, jetzt tu mal nicht so. Also hier im Ort, das kann ich dir gleich sagen, ist das eine schwierige Sache. Du glaubst, du bist im Kloster. Da konnte ich nun nicht mitreden. Erlebt hatte ich nichts. Nichts zum Erzählen. Von den Mädchen wusste Alfons Beck viel mehr. Und ich hörte seinen Märchen glühend zu. Generell finde ich, kann man sagen, ist es mit den Mädchen so eine Sache. Wenn du wirklich zum Zuge kommen willst, musst du dich eher an die Frauen halten. Na klar. Findest du auch, nicht? Ich kann dir einen Rat geben. Kennst du die Frau Jagelt? Die den Laden mit den Schulheften und Bleistiften hat? Genau die. Also mit der lässt sich reden. Wirklich? Ich sage dir, was bei der schon alles hinter dem Ladentisch passiert ist, ich sage dir. Zum Beispiel? Einen nehmen wir noch, oder? Na klar. Ich hab einen Brand, da kannst du 2 von machen. Am nächsten Morgen erwachte ich mit einem unsinnigen Kopfweh. Ich saß im Bett auf, hatte das Taghemd noch an, meine Kleider und Schuhe lagen am Boden umher und rochen nach Tabak und Erbrochenem. Ich sehnte mich nach Heimat und Elternhaus, Vater und Mutter, Schwestern und Garten. Trotz allem aber war es beinahe ein Genuss, diese Qualen zu leiden. So lange war ich blind und stumpf dahingekrochen. So lange hatte mein Herz geschwiegen und im Winkel gesessen. Na, was darf's sein, junger Mann? 2 Quadhefte, ein Radiergummi und ein Bleistift. Schon wieder ein Gummi. Hoher Verbrauch, der Herr. Oft ging ich zu Frau Jaggelt in den Papierladen und wurde immer rot dabei. Aber jedes Mal, wenn ich sie ansah, dachte ich an das, was mir Alfons Beck von ihr erzählt hatte. Sehr geehrter Vater, darf ich Sie vielleicht um 7 Mark oder gleich einen Revolver bitten? Eigentlich hätte ich ja schon im Juni krepieren sollen. Sie schreiben, wir machen dir gar keine schrecklichen Vorwürfe, weil du über Städten schimpfst. Dies wäre auch mir durchaus unverständlich, denn das Recht zu schimpfen darf man einem Pessimisten nicht nehmen, weil es sein einziges und letztes ist. Vater ist doch ein seltsames Wort. Ich scheine es nicht zu verstehen. Es muss jemanden bezeichnen, den man lieben kann und liebt. Wie gern hätte ich eine solche Person? Die Weihnachtsferien waren unerfreulich. Meine Mutter erschrak, als sie mich wiedersah. Ich war noch mehr gewachsen und mein hageres Gesicht sah grau und verwüstet aus. Unerquicklich und bitter war das Gespräch mit dem Vater in dessen Studierzimmer. Als ich einen Tag mit dem blasierten und stets etwas müden Gesicht meiner Wirtshauszeit durch meine Vaterstadt schlenderte und mir die Kleinbürger ansah, kam mir Max Demian entgegen. Du bist groß geworden, Sinclair. Ach ja, du bist noch immer derselbe, Max. Ich lud ihn ein, mit in ein Wirtshaus zu kommen. Er ging mit. Prahlerisch bestellte ich eine Flasche Wein, schenkte ein, stieß mit ihm an und zeigte mich mit den studentischen Trinkgebräuchen sehr vertraut. Leerte auch das erste Glas auf einen Zug. Du gehst viel ins Wirtshaus? Ach ja, was soll man sonst tun? Es ist am Ende immer noch das Lustigste. Findest du? Etwas daran ist ja sehr schön. Der Rausch, das Bacchantische. Aber ich finde, bei den meisten Leuten, die viel im Wirtshaus sitzen, ist es ganz verloren gegangen. Mir kommt es so vor, als sei gerade das Wirtshauslaufen etwas richtig Spießiges. Ach so? Ja, eine Nacht lang mit brennenden Fackeln zu einem richtigen schönen Rausch und Taumel. Aber so immer wieder ein Schöppchen ums andere, ist das das Wahre? Kannst du dir etwa den Faust vorstellen, wie er Abend für Abend an einem Stammtisch sitzt? Es ist eben nicht jeder ein Faust. Aber wozu darüber streiten? Außerdem soll ja das Leben des Wüstlings eine der besten Vorbereitungen sein für den Mystiker. Immer sind es solche Leute wie der heilige Augustin, die zu Sehern werden. Auch der war vorher ein Genießer und Lebemann. Ja, jeder nach seinem Geschmack. Mir ist es offen gestanden gar nicht wichtig, ein Seher oder so etwas zu werden. Lieber Sinclair, es war nicht meine Absicht, dir Unangenehmes zu sagen. Übrigens, zu welchem Zweck du jetzt deine Schoppen trinkst, wissen wir ja beide nicht. Das in dir, was dein Leben macht, weiß es schon. Es ist so gut, das zu wissen, dass in uns drinnen einer ist, der alles weiß, alles will, alles besser macht als wir selber. Und damit stand er auf und ging. Ich blieb sehr missmutig sitzen, trank meine Flasche vollends aus und fand, als ich gehen wollte, dass Demian sie schon bezahlt hatte. Ich möchte ein wenig mit Ihnen reden, Sinclair. Aber darf ich du sagen? Bitte, Herr Rektor. Du wirst wohl selber gefühlt haben, lieber Herr Sinclair, dass deine Leistungen in letzter Zeit etwas nachgelassen haben. Du warst bisher unser bester Hebräer. Vielleicht hast du am Hebräischen keine rechte Freude mehr. Oh doch, Herr Rektor. Du interessierst dich vielleicht mehr für ein anderes Fach. Nein, Herr Rektor. Ja, da müssen wir ja nach anderen Ursachen suchen. Kannst du mir vielleicht auf die Sprünge helfen? Ich weiß nicht. Ich habe meine Aufgaben immer gemacht. Gewiss, mein Lieber, gewiss. Aber Differendum est inter et inter. Und ich frage mich nun, woher dieses plötzliche Nachlassen deines Eifers kommt. Du bist doch nicht krank. Nein. Dann begreife ich das nicht recht, lieber Freund. Willst du mir versprechen, dir ordentlich Mühe zu geben? Ich legte meine Hand in die ausgestreckte Rechte des Gewaltigen, der mich mit ernster Milde anblickte. So ist's gut. So ist's recht, mein Lieber. Nur nicht matt werden, sonst kommt man unters Rad. In demselben Park, wo ich im Herbst mit Alfons Beck zusammengetroffen war, geschah es im beginnenden Frühling, als eben die Dornhecken grün zu werden anfingen, dass ein Mädchen mir auffiel. Ich war allein spazieren gegangen, voll von widerlichen Gedanken und Sorgen, denn meine Gesundheit war schlecht geworden und außerdem war ich beständig in Geldnot. Sie ist groß und schlank, elegant gekleidet und hat ein kluges Knabengesicht. Sie ist wohl kaum älter als ich, aber viel fertiger. Elegant und wohl umrissen. Schon fast ganz Dame, aber mit einem Anflug von Übermut und Jungenhaftigkeit im Gesicht. Sie erinnert mich an ein präraffaelitisches Mädchenbildnis, das ich zu Hause habe. Sehr langgliedrig und schlank, mit schmalem, langem Kopf und vergeistigten Händen und Zügen. Vor allem aber in ihrer Knabenhaftigkeit, die ich so liebe. Ich gab ihr den Namen Beatrice, denn von ihr wusste ich, ohne Dante gelesen zu haben, aus einem englischen Gemälde. Es war mir nie geglückt, mich einem Mädchen zu nähern, in das ich verliebt war. Und es glückte mir auch bei dieser nicht. Aber der Eindruck war tiefer als alle früheren und der Einfluss dieser Verliebtheit auf mein Leben war gewaltig. Sie öffnete mir ein Heiligtum. Sie machte mich zum Beter in einem Tempel. Ich habe mit Beatrice nicht ein einziges Wort gesprochen, dennoch hat sie damals den tiefsten Einfluss auf mich ausgeübt. Ich konnte wieder allein sein, ich las wieder gern, ich ging wieder gern spazieren. Hey! Na, Sinclair, kalte Waschung am frühen Morgen. Sinclair will ein Heiliger werden. Warum bist du gestern nicht mit in die Kneipe? Ach, lass mich in Frieden, Alfons. Ich gehe nicht mehr in die Kneipe, was soll ich da? Sinclair strebt jetzt nach Höherem. Sanctus Aemilius Benedicimus Divi. Ich hatte nun wieder ein Ideal. Ich richtete meinen Altar ein mit dem Bilde Beatricens. Und indem ich mich ihr weihte, weihte ich mich dem Geist und den Göttern. Die Geschlechtlichkeit, unter der ich litt und vor der ich immer und immer auf der Flucht war, sollte nun in diesem heiligen Feuer zu Geist und Andacht verklärt werden. Habe angefangen zu malen. Mein Bildnis im Zimmer war der wirklichen Beatrice nicht ähnlich genug. Trug mit ganz neuer Freude und Hoffnung schönes Papier, Farben und Pinsel zusammen. Machte Palette, Glas, Porzellanschalen, Bleistifte zurecht. Die feinen Temperafarben in kleinen Tuben, die ich gekauft hatte, entzückten mich. Es war ein feuriges Chromoxidgrün dabei, das ich noch zu sehen meine, wie es erstmals in der kleinen weißen Schale aufleuchtete. Einige Blätter missglückten ganz und wurden weggetan. Bis ich eines Tages aus spielendem Tasten, aus dem Unbewussten ein Gesicht ergab, das stärker als die früheren zu mir sprach. Als ich vor dem fertigen Blatt saß, machte es mir einen seltsamen Eindruck. Es schien mir eine Art von Götterbild oder heiliger Maske zu sein, halb männlich, halb weiblich, ohne Alter, ebenso willensstark wie träumerisch, ebenso starr wie heimlich lebendig. Das Bildnis begleitete nun eine Weile alle meine Gedanken und teilte mein Leben. Eines Morgens, als ich aus Träumen erwachte, erkannte ich es plötzlich. Ich sprang aus dem Bett, stellte mich vor dem Gesicht auf und sah es aus nächster Nähe an. Es war Demians Gesicht. Das Mädchen, das ich Beatrice nenne, begegnet mir noch oft. Ich fühle keine Bewegung mehr dabei, aber immer ein sanftes Übereinstimmen. Ein gefühlhaftes Ahnen, du bist mir verknüpft. Aber nicht du, nur dein Bild. Du bist ein Stück von meinem Schicksal. Ah, ah! Es ist so gut zu wissen, dass in uns drinnen einer ist, der alles weiß. Dieser Satz kostet dich nicht mehr als 2 Finger. Aber ich habe doch nur 10. Ah! Es ist so gut zu wissen, dass in uns drinnen einer ist, der alles weiß. Ah! Na bitte, jetzt sind schon 4 Finger. Aber ich brauche doch meine Finger zum Malen. Es ist so gut zu wissen, dass in uns drinnen einer ist, der alles weiß. Ah! Demian, hör auf! Du amputierst mich ganz! Na bitte, jetzt sind's schon 6. Demian, bitte, sag's nicht nochmal. Ich bitte dich. Emil, siehst du das Wappen dort über eurer Tür? Ja. Ist es auf? Ist es auf? Wie bitte? Schluck's hinunter. Aber es ist aus Stein. Ach was, es ist aus sanftem Fleisch. Komm, Max, spuck noch ein paar so Sätze aus. Es ist so gut zu wissen, dass in uns drinnen einer ist, der alles weiß. Demian, hör auf! Der Chroma nimmt meine Finger. Noch zwei, jetzt sind schon acht. Du musst nur das Wappen essen, Schätzchen. Dann hast du Ruhe. Hier, nimm es. Iss den Wappenvogel. Aber es wächst. Wird immer größer. Aber nein. Schau, jetzt wird es wieder kleiner. Du darfst nicht so stark daran reiben. Na, siehst du? Es hilft doch. Spielverderber. Jetzt hast du deine Finger wieder. Zum Glück. Hast du gehört? Was ist denn das? Das ist euer Wappenvogel. Was? Er lebt? In meinem Bauch? Na, selbstverständlich doch. Na, selbstverständlich doch. Ah! Er pickt! Er hackt! Er frisst mich auf! Na, selbstverständlich doch. Er verzehrt mich von innen! Hilfe! Hilfe, er frisst mich auf! Hilfe! Es war mitten in der Nacht und ich hörte es ins Zimmer regnen. Am nächsten Tag ging ich daran, ein neues Blatt zu malen, den Wappenvogel. Ich fing mit dem an, wovon ich eine deutliche Vorstellung hatte, begann gleich mit starken Farben. Der Kopf des Vogels war auf meinem Blatt goldgelb. Es war ein Raubvogel mit einem scharfen, kühnen Sperberkopf. Er stak mit halbem Leib in einer dunklen Weltkugel, aus der er sich wie aus einem riesigen Ei heraufarbeitete. Es schien mir mehr und mehr, als sei es das Wappen, wie es in meinem Traum vorgekommen war. Mit Beatrice hat es angefangen. Aber seit einiger Zeit lebe ich mit meinen gemalten Blättern und meinen Gedanken an Demian in einer so ganz unwirklichen Welt, dass ich auch sie völlig aus den Augen und Gedanken verliere. Ich beschloss, in demselben traumhaften Ahnen, mit dem ich damals alles tat, das Bild mit dem Sperber an Demian zu schicken, mochte es ihn dann erreichen oder nicht. Ich schrieb nichts darauf, auch nicht meinen Namen, beschnitt die Ränder sorgfältig und tat es in einen großen Papierumschlag. Dann schickte ich es fort. Auf die wunderlichste Weise kam mir eine Antwort. In meiner Schulklasse fand ich nach der Pause einen Zettel in meinem Buch stecken. Er war genauso gefaltet, wie es bei uns üblich war, wenn Klassengenossen während einer Lektion heimlich einander Botschaften zukommen ließen. Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei ist die Welt. Wer geboren werden will, muss eine Welt zerstören. Der Vogel fliegt zu Gott. Der Gott heißt Abraxas. Kein Zweifel. Es war Antwort von Demian. Niemand konnte von dem Vogel wissen als ich und er. Aber wie hing alles zusammen? Der Gott heißt Abraxas. Was mochte das meinen? Die Stunde verging, ohne dass ich etwas vom Unterricht hörte. Die nächste begann. Wir lasen unter Dr. Vollens Führung Herodot. Ich hatte mechanisch mein Buch aufgeschlagen. Da schlug mir unversehens die Stimme des Lehrers wie ein Blitz ins Bewusstsein. Der Name dieses Gottes lautet Abraxas. Wir dürfen uns die Anschauungen jener Sekten und mystischen Vereinigungen des Altertums nicht so naiv vorstellen, wie es scheint. Es gab eine Beschäftigung mit philosophisch-mystischen Wahrheiten, die sehr hoch entwickelt war. So auch die Lehre von Abraxas, die ich vorhin erwähnte. Man nennt diesen Namen in Verbindung mit griechischen Zauberformeln und hält ihn für den Namen irgendeines Zauberteufels, den einige wilde Völker heute noch haben. Es scheint aber, dass Abraxas viel mehr bedeutet. Wir können uns den Namen vorstellen als den einer Gottheit, die die symbolische Aufgabe hatte, das Göttliche und das Teuflische zu vereinigen. Das Göttliche und das Teuflische vereinigen, klang es mir nach. Hier konnte ich anknüpfen. Nun war also Abraxas der Gott, der sowohl Gott wie Teufel war. Thank you. Auf meinen nächtlichen Gängen durch die Stadt hatte ich zwei- oder dreimal aus einer kleinen Vorstadtkirche Orgelspiel vernommen, ohne dabei zu verweilen. Als ich dieses Mal vorüberkam, erkannte ich, dass Bach gespielt wurde. Da die Gasse fast ohne Menschen war, setzte ich mich neben der Kirche auf einen Prellstein, schlug den Mantelkragen um und hörte zu. Emil, schön, dass du wieder da bist. Grüß Gott, Mutter. Tritt ein, Junge, komm schnell. Ich habe nur meinen Morgenrock an. Warum hast du nur deinen Morgenrock an? Ich habe doch noch im Bett gelegen. Ach so. Siehst du, das Bett ist noch gar nicht gemacht. Ja, es ist noch ganz warm. So, Junge, jetzt lass dich mal in den Arm nehmen. Komm zu mir. Dieser Traum, der wichtigste und nachhaltigste meines Lebens, kehrte in dieser Zeit immer wieder. Wie lange habe ich dich so nicht mehr im Arm gehalten? Mutter, Sie haben Ihr Haar so schön offen. Es duftet so gut. Gefällt es dir? Passen Sie auf, Mutter. Ihr Morgenrock ist ja ganz offen. Aber zwischen uns ist das doch erlaubt, Junge. Du darfst mich auch ganz und vollkommen anfassen, Emil. Es ist erlaubt. Versuch es doch mal. Ich fass dich doch auch ganz und vollkommen an. Komm her, mein Kleiner. Oh ja. Wie schön. Es war jetzt nicht mehr meine Mutter, sondern eine nie gesehene Gestalt. Groß und mächtig. Dem Max Demian und meinem gemalten Blatte ähnlich, doch anders. Wonne und Grausen waren vermischt. Die Umarmung war Gottesdienst und war ebenso Verbrechen. Aber Sie sind gar nicht meine Mutter. Stimmt's? Still, mein Lieber. Komm. Oft erwachte ich aus diesem Traum mit tiefem Glücksgefühl. Oft mit Todesangst und gequältem Gewissen wie aus furchtbarer Sünde. Und ich begann zu spüren, dass ich gerade in diesem Ahnungstraum den Abraxas anrief. Liebe war nicht mehr tierisch dunkler Trieb, wie ich sie beängstigt im Anfang empfunden hatte, und sie war auch nicht mehr fromm vergeistigte Anbeterschaft, wie ich sie dem Bilde der Beatrice dargebracht. Sie war beides, Engelsbild und Satan, Mann und Weib in einem, Mensch und Tier, höchstes Gut und äußerstes Böses. Im nächsten Frühjahr sollte ich das Gymnasium verlassen und studieren gehen. Ich wusste noch nicht, wo und was. Auf meinen Lippen wuchs ein kleiner Bart. Ich war ein ausgewachsener Mensch und doch vollkommen hilflos und ohne Ziele. Fest war nur eines, die Stimme in mir, das Traumbild. Vielleicht war ich verrückt. Vielleicht war ich nicht wie andere Menschen. Andere wussten genau, dass sie Professor oder Richter, Arzt oder Künstler werden wollten, wie lang das dauern und was für Vorteile es haben würde. Aber ich? Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber aus mir heraus wollte. Warum war das so schwer? Oft setzte ich mich still ins Kirchengestühl und hörte dem Orgelspiel zu. Eines Abends sah ich den Orgelspieler die Kirche verlassen und ich folgte ihm heimlich. Es war ein seltsamer Mensch, älter als ich und leicht untersetzt von Gestalt. Als er am Rande der Stadt eine Schenke betrat, ging ich ihm nach und setzte mich schweigend ihm gegenüber. Was schauen Sie denn so verflucht scharf? Wollen Sie was von mir? Ich will nichts von Ihnen, aber ich habe schon viel von Ihnen gehabt. Ach so, Sie sind ein Musikschwärmer. Oh, ich finde es ekelhaft, für Musik zu schwärmen. Ich habe Ihnen schon oft zugehört in der Kirche da draußen. Ich will Sie nicht belästigen. Ja, jetzt mal los, was wollten Sie sagen? Sind Sie Musiker? Nein. Wissen Sie, dass es einen Gott geben muss, der zugleich Gott und Teufel ist? Der Musiker schob den breiten Hut etwas zurück und schüttelte sich das dunkle Haar von der großen Stirn. Und wie soll dieser Gott heißen, von dem Sie sprechen? Ich weiß leider fast nichts von ihm, eigentlich bloß den Namen. Er heißt Abraxas. Wer sind Sie? Ich bin ein Schüler vom Gymnasium. Woher wissen Sie von Abraxas? Durch Zufall. Zufall? Reden Sie keinen Scheißdreck, junger Mensch. Von Abraxas weiß man nicht durch Zufall. Merken Sie sich das. Also, Woher wissen Sie von ihm? Als ich das nächste Mal nach der Orgelmusik mit ihm ging, führte er mich in einer alten Gasse zu einem stattlichen Haus. Pistorius, Hauptpfarrer, stand auf dem Messingschild. Wir betraten ein großes, etwas düsteres und verwahrlostes Zimmer. Wie viele Bücher Sie haben? Ja, ein Teil davon ist aus der Bibliothek meines Vaters, bei dem ich wohne. Tja, junger Mann, ich wohne bei Vater und Mutter. Aber ich bin ein verlorener Sohn, wissen Sie? Mein Vater ist ein fabelhaft ehrenwerter Mann, ein bedeutender Pfarrer, ein Prediger. Und ich, damit Sie gleich Bescheid wissen, bin sein begabter und vielversprechender Herr Sohn, der aber entgleist und einigermaßen verrückt geworden ist. Wieso? Ich war Theologe. Ich habe kurz vor dem Staatsexamen diese biedere Fakultät verlassen. Ich schaute an den Bücherrücken entlang, fand griechische, lateinische, hebräische Titel, soweit ich beim schwachen Licht der kleinen Tischlampe sehen konnte. Kommen Sie, wir wollen jetzt philosophieren. Das heißt, das Maul halten, auf dem Bauch liegen und denken. Er strich ein Zündholz an und setzte in dem Kamin, vor dem er lag, Papier und Scheite in Brand. Die Flamme stieg hoch, er schürte das Feuer mit ausgesuchter Umsicht. Ich legte mich zu ihm auf den zerschlissenen Teppich. Er starrte ins Feuer, das auch mich anzog, und wir lagen schweigend wohl eine Stunde lang vor dem flackernden Holzfeuer, sahen es flammen und brausen, einsinken und sich krümmen und endlich in stiller, versunkener Glut am Boden brüten. Ja, das Betrachten des Feuers ist eine gute Übung. Es erzeugt in uns ein Gefühl von der Übereinstimmung unseres Inneren mit dem Willen, der diese Gebilde werden ließ. Wir spüren die Versuchung, sie für unsere eigene Schöpfung zu halten. Ja. Ja, genau. Wir sehen die Grenze zwischen uns und der Natur zerfließen und wissen nicht, ob die Bilder auf unserer Netzhaut von äußeren Eindrücken stammen oder von inneren. Ja. Wir entdecken, wie sehr wir Schöpfer sind, wie unsere Seele immerzu Teil hat an der beständigen Erschaffung der Welt. Ja. Aber wie kommt das? Wie kann das sein? Es ist ja dieselbe unteilbare Gottheit, die in uns und in der Natur tätig ist. Wenn die äußere Welt untergehen würde, so wäre ein Einzelner von uns fähig, sie wieder aufzubauen. Auf dem Heimweg fiel mir ein, dass wir über so vieles gesprochen hatten, aber nicht über Abraxas. In der Gasse vor unserem Stift bemerkte ich plötzlich eine in einen Winkel gekauerte Gestalt. Psst, hey! Was wollen Sie? Sinclair, ich möchte bloß einmal mit dir sprechen. Sei so gut und komm ein paar Schritte mit. Es war Knauer. Ein kleiner, schwach aussehender, schmächtiger Schulkamerad mit rötlich-blondem, dünnem Haar, der in Blick und Benehmen etwas Eigenes hatte. Ich folgte ihm und spürte, dass er erregt und voller Erwartung war. Bist du Spiritist? Nein, Knauer, keine Spur davon. Wie kommst du auf so etwas? Aber Theosoph bist du. Auch nicht. Ach, sei nicht so verschlossen. Ich spüre doch ganz gut, dass etwas Besonderes mit dir ist. Du hast das in den Augen. Ich bin mir sicher, dass du Umgang mit Geistern hast. Sinclair, ich bin selber ein Suchender, weißt du? Und ich bin so allein. Ich fühlte, dass er noch anderes auf dem Herzen habe. Er war seltsam erregt und hastig. Du bist doch auch enthaltsam. Wie meinst du das? Meinst du das Geschlechtliche? Ja, ja. Ich bin jetzt seit 2 Jahren enthaltsam, seit ich von der weißen Magie weiß. Vorher habe ich ein Laster getrieben. Du weißt schon. Du bist also nie bei einer Frau gewesen? Nein. Ich habe die Richtige nicht gefunden. Aber wenn du die findest, von der du meinst, sie sei die Richtige, dann würdest du mit ihr schlafen. Ja, natürlich. Wenn sie nichts dagegen hat. Oh, da bist du aber auf dem falschen Weg. Die inneren Kräfte kann man nur ausbilden, wenn man völlig enthaltsam bleibt. Ich habe es getan. 2 Jahre lang. 2 Jahre und etwas mehr als einen Monat. Höre, Knauer. Ich glaube nicht, dass die Enthaltsamkeit so furchtbar wichtig ist. Ich weiß, das sagen alle. Aber von dir habe ich es nicht erwartet. Wer den höheren geistigen Weg gehen will, der muss reinbleiben. Unbedingt. Ja, dann tu es. Er sah mich verzweifelt an. Ich habe in der Nacht Träume, die ich nicht einmal mir selber erzählen könnte. Furchtbare Träume. Ich wurde schweigsam und fühlte mich dadurch gedemütigt, dass da jemand Rat bei mir suchte, dem ich keinen zu geben hatte. Ich habe alles probiert. Mit kaltem Wasser, mit Schnee, mit Ton und Laufen, aber es hilft alles nichts. Jede Nacht wache ich aus Träumen auf, an die ich gar nicht denken darf. Und darüber geht mir allmählich alles wieder verloren, was ich geistig gelernt hatte. Ich bringe es kaum noch fertig, mich zu konzentrieren. Oft liege ich die ganze Nacht wach. Ich halte das nicht mehr aus. So. Er begann mich zu langweilen. Es muss doch einen Weg geben. Wie machst du es denn? Du musst dich auf dich selber besinnen. Und dann musst du das tun, was wirklich aus deinem Wesen kommt. Es gibt nichts anderes. Wenn du dich selber nicht finden kannst, dann wirst du auch keine Geister finden, glaube ich. Ha, du bist mir ein schöner Heiliger. Du hast auch dein Laster, ich weiß es. Du tust wie ein Weiser und heimlich hängst du am gleichen Dreck wie alle. Du bist ein Schwein wie ich selber. Alle sind wir Schweine. Sie halten sich selbst manchmal für sonderbar, Sinclair. Sie werfen sich vor, dass Sie andere Wege gehen als die meisten. Das müssen Sie verlernen. Die Gedanken, die Pistorius an diesem und den vielen folgenden Abenden äußerte, trafen mit leisem, stetigem Hammerschlag auf denselben Punkt in mir. Alle halfen an mir bilden. Alle halfen Häute von mir abstreifen, Eierschalen zerbrechen. Und aus jedem hob ich den Kopf etwas höher, etwas freier, bis mein gelber Vogel seinen schönen Raubvogelkopf aus der zertrümmerten Weltschale stieß. Blicken Sie ins Feuer, blicken Sie in die Wolken, und sobald die Stimmen in Ihrer Seele anfangen zu sprechen, dann überlassen Sie sich ihnen und fragen Sie ja nicht erst, ob das wohl auch dem Herrn Lehrer oder dem Herrn Papa oder irgendeinem lieben Gott passe oder lieb sei. Lieber Sinclair, Abraxas hat gegen keinen ihrer Gedanken, gegen keinen ihrer Träume etwas einzuwenden. Häufig erzählten wir einander unsere Träume. Pistorius verstand, ihnen eine Deutung zu geben. Heute Nacht sah ich die Züge der Frau so überdeutlich, dass ich noch am selben Abend ihr Bild zu zeichnen begann. Als es fertig war, stand ich davor und wurde vor innerer Anstrengung kalt bis in die Brust hinein. Ich fragte das Bild, ich klagte es an, ich liebkoste es, ich betete zu ihm. Ich nannte es Mutter, ich nannte es Geliebte, nannte es Hure und Dirne, nannte es Abraxas. Das gemalte Gesicht im Lampenschein verwandelte sich bei jeder Anrufung. Am Ende schloss ich die Augen und sah nun das Bild inwendig in mir. Stärker und mächtiger. Ich wollte vor ihm niederknien, aber es war so sehr in mir innen, dass ich es nicht mehr von mir trennen konnte. Als wäre es zu lauter Ich geworden. Jenen dunklen Liebestraum aber, der mir unter allen meinen Träumen der treueste war, enthielt ich ihm vor. Dieser Traum war mein Winkel, mein Geheimnis, meine Zuflucht. Das Beste, was mir jene Zeit in Städten noch brachte, waren Stunden mit Pistorius an der Orgel oder vor dem Kaminfeuer. Wir lasen einen griechischen Text über Abraxas zusammen, er las mir Stücke einer Übersetzung aus den Veden vor und lehrte mich das heilige Om sprechen. Gegen Ende meiner Schulzeit erlebte ich mit Pistorius noch etwas Eigentümliches. Ach, jede Religion ist schön. Religion ist Seele, einerlei, ob man ein christliches Abendmahl nimmt oder ob man nach Mekka wallfahrt. Dann hätten Sie aber eigentlich doch Pfarrer werden können. Nein, Sinclair, nein. Ich hätte ja lügen müssen. Unsere Religion wird so ausgeübt, als sei sie keine. Sie tut so, als sei sie ein Verstandeswerk. Und Katholik könnte ich zur Not wohl sein, aber protestantischer Priester, nein, nein. Religion muss gemeinsam werden. Sie muss Kult und Rausch, Feste und Mysterien haben. Kann man Mysterien nicht auch allein oder im kleinsten Kreis begehen? Man kann schon. Ich begehe sie schon lang. Ich habe Kulte begangen, für die ich Jahre von Zuchthaus absitzen müsste, wenn man davon wüsste. Wissen Sie, Sinclair, der Mithras-Kult, wie im Übrigen auch bestimmte indische Feste zu Ehren Shivas, ich kann Ihnen da mal ein Buch leihen, in dem das genau dargestellt ist. Der Mithras-Kult kannte ja gar nicht die... Pistorius, Sie sollten mir mal wieder einen Traum erzählen. Einen wirklichen Traum, den Sie in der Nacht gehabt haben. Was Sie da reden, ist so... so verflucht antiquarisch. Ich sagte ihm nur dieses einzige Wort. aber es war doch eben der Augenblick, in dem zwischen uns eine Illusion in farbige Scherben zerfiel. Sie haben ganz recht. Sie sind ein kluger Kerl. Ich werde Sie mit dem antiquarischen Zeug verschonen. Ich fürchte, Sie verstehen mich falsch. Ich hatte eine kleine achtlose Rohheit begangen. Und für ihn war sie ein Gericht geworden. Pistorius verweilte allzu warm im Gewesenen. Er wusste allzu viel von Ägypten, von Indien, von Mithras, von Abraxas. Seine Liebe war an Bilder gebunden. Er schöpfte aus Sammlungen und Bibliotheken. Er war ein Sucher nach rückwärts, ein Romantiker. Er hatte mich einen Weg geführt, der auch ihn, den Führer, überschreiten und verlassen musste. Ich muss immer von etwas umgeben sein, was ich als schön, als heilig empfinde. Orgelmusik und Mysterium, Symbol und Mythos. Ich brauche das. Und ich will nicht davon lassen. Das ist meine Schwäche. Spürte heute zum ersten Mal das Zeichen Kains auf meiner Stirn. Wie eine scharfe Flamme brennt in mir die Erkenntnis, es gibt für jeden ein Amt, aber für keinen eines, das er selber wählen und verwalten darf. Pistorius' Traum war es gewesen, ein Priester zu sein, die neue Religion zu verkünden, neue Symbole aufzurichten. Aber dies war nicht seine Kraft, nicht sein Amt. Es gibt keine Pflicht für erwachte Menschen als die eine, sich selber zu suchen, in sich festzuwerden, den eigenen Weg vorwärts zu tasten, einerlei, wohin er führt. In jenen Tagen lief ich wie blind umher. Sturm brauste in mir, jeder Schritt war Gefahr. Ich sah nichts als die abgründige Dunkelheit vor mir, in welche alle bisherigen Wege verliefen und hinabsanken. Ein Führer hat mich verlassen. Ich stehe ganz im Finstern. Ich kann keinen Schritt allein tun. Hilf mir. Sein oder nicht sein. Meine Schulzeit war zu Ende. Ein paar Wochen später ließ ich mich auf der Universität Heidelberg einschreiben. Spät am Abend schlenderte ich einst durch die Stadt, im wehenden Herbstwind, und hörte aus den Wirtshäusern die Studentenvereine singen. Ich stand an einer Straßenecke und hörte zu. Aus zwei Kneipen scholl die pünktlich ausgeübte Munterkeit der Jugend in die Nacht. Überall Gemeinsamkeit, überall Zusammenhocken, Abladen des Schicksals und Flucht in warme Herdennähe. Hinter mir gingen zwei Männer langsam vorüber. Ist es nicht genau wie das Jungmännerhaus in einem Negerdorf? Alles stimmt. Sogar das Tätowieren ist noch Mode. Sehen Sie, das ist das junge Euro. Wilde junge Leute. Naja, es wird bei Ihnen in Japan auch nicht besser sein. Die Leute, die nicht der Herde nachlaufen, sind überall selten. Jedes Wort durchdrang mich mit freudigem Schrecken. Es war Demian. Nun war alles gut. Am Ende einer Straße nahm der Japaner Abschied. Demian ging den Weg zurück. Mit Herzklopfen sah ich ihn mir entgegenkommen. Aufrecht und elastisch. Demian. Also da bist du, Sinclair. Ich habe dich erwartet. Wusstest du, dass ich hier bin? Du bist uns ja die ganze Zeit nachgegangen. Du hast mich also gleich erkannt. Natürlich. Du hast dich zwar verändert, aber du hast ja das Zeichen. Was für ein Zeichen? Wir nannten es früher das Kainszeichen, wenn du dich noch erinnern kannst. Du hast es immer gehabt. Darum bin ich dein Freund geworden. Ach ja? Das wusste ich nicht. Gut, dass du nun da bist. Auch meine Mutter wird sich freuen. Ich erschrak bei dem Gedanken an Demians Mutter. Ist sie hier? Sie kennt mich ja gar nicht. Oh, sie weiß von dir. Sie wird dich kennen, auch ohne dass ich ihr sage, wer du bist. Er schob seinen Arm in meinen und ging mit mir weiter. Ruhe ging von ihm aus und zog in mich ein. Demian sprach vom Geist Europas und von der Signatur dieser Zeit. Überall herrscht Zusammenschluss und Herdenbildung, aber nirgends Freiheit und Liebe. All diese Gemeinsamkeit ist eine Zwangsbildung von der Studentenverbindung und dem Gesangverein bis hin zu den Staaten. Ja, aber überall ist es heute so. Es ist eine Gemeinschaft aus Angst und Verlegenheit, im Innern faul und alt und dem Zusammenbruch nahe. Die Menschen fliehen zueinander, weil sie voreinander Angst haben. Die Herren für sich, die Arbeiter für sich, die Gelehrten für sich. 100 Jahre lang hat Europa bloß noch studiert und Fabriken gebaut. Sie wissen genau, wie viel Gramm Pulver man braucht, um einen Menschen zu töten, aber sie wissen nicht, wie man zu Gott betet. Sie wissen nicht einmal, wie man eine Stunde lang vergnügt sein kann. Sieh dir einmal so eine Studentenkneipe an. Ach, hoffnungslos. Ich gehe schon lange nicht mehr in diese Kneipen. Dieser Chorgeist, dieses Uniforme im Lachen, im Schenkelklopfen. Sie hängen an Idealen, die keine mehr sind. Ich spüre, dass es Auseinandersetzungen gibt. Sie werden kommen, glaube mir. Sie werden bald kommen. Aber wozu? Zu welchem Zweck? Vielleicht werden sie die Welt nicht verbessern. Ob die Arbeiter ihre Fabrikanten totschlagen oder ob Russland und Deutschland aufeinander schießen, es werden nur Besitzer getauscht. Aber umsonst wird es nicht sein. Nein? Es wird ein Aufräumen mit steinzeitlichen Göttern geben. Diese Welt, wie sie jetzt ist, will sterben. Sie will zugrunde gehen und sie wird es. Wir machten vor einem Garten am Fluss Halt. Hier wohnen wir. Komm bald zu uns. Wir erwarten dich sehr. Es ist gut, dich wiedergefunden zu haben, Max. Der neue Tag brach für mich als ein Festtag an, wie ich seit den Weihnachtsfeiern meiner Knabenzeit keinen mehr erlebt hatte. Ich war voll innerster Unruhe, doch ohne jede Angst. Ich sah und empfand die Welt um mich her verwandelt. Wartend, beziehungsvoll und feierlich. Es kam die Stunde, da ich den Vorstadtgarten wiederfand, wo Max und ich uns voneinander verabschiedet hatten. Hinter hohen, regengrauen Bäumen verborgen stand ein kleines Haus, hell und wohnlich. Die Haustür führte unmittelbar in eine kleine, erwärmte Halle. Eine stumme alte Magd, schwarz mit weißer Schürze, führte mich herein und nahm mir den Mantel ab. Sie ließ mich in der Halle allein. Ich sah mich um und zugleich war ich mitten in meinem Traum. Oben an der dunklen Holzwand, über einer Tür, hing unter Glas in einem schwarzen Rahmen ein wohlbekanntes Bild. Mein Vogel mit dem goldgelben Sperberkopf, der sich aus der Weltschale schwang. Es war, als kehre in diesem Augenblick alles, was ich je getan und erlebt, zu mir zurück. Als Antwort und Erfüllung. Seien Sie gegrüßt, Emil. Unter dem Vogelbild in der geöffneten Tür stand eine große Frau in dunklem Kleid. Sie war es. Es war mein Traumbild. Das war sie. Die große, fast männliche Frauenfigur aus meinem Traum. Ihrem Sohn ähnlich. Schön und verlockend. Schön und unnahbar. Dämon und Mutter. Schicksal und Geliebte. Sie sind Sinclair. Ich kannte Sie gleich. Seien Sie willkommen. Ich blickte ihr in die schwarzen, unergründlichen Augen, auf den frischen, reifen Mund, auf die freie, fürstliche Stirn. Ich bin so froh. Ich glaube, ich war mein ganzes Leben lang unterwegs. Und jetzt bin ich heimgekommen. Heim kommt man nie. Aber wo befreundete Wege zusammenlaufen, da sieht die ganze Welt für eine Stunde wie Heimat aus. Ich war an ein Ziel gekommen. An eine hohe Wegstelle, von wo aus der weitere Weg sich weit und herrlich zeigte. Sie wies zu meinem Sperberbild hinauf. Wir haben auf Sie gewartet. Und als das Bild kam, da wussten wir, dass Sie auf dem Weg zu uns waren. Als Sie ein kleiner Knabe waren, Sinclair, da kam eines Tages mein Sohn aus der Schule und sagte, es ist ein Junge da, der hat das Zeichen auf der Stirn. Der muss mein Freund werden. Das waren Sie. Einmal trafen Sie, als Sie in den Ferien zu Hause waren, wieder mit Max zusammen. Sie waren damals etwa 16 Jahre alt. Oh, dass er Ihnen das gesagt hat. Es war meine schlimmste Zeit damals. Ja. Max sagte zu mir, jetzt hat Sinclair das Schwerste vor sich. Er macht noch einmal einen Versuch, sich in die Gemeinschaft zu flüchten. Er ist sogar ein Wirtshausbruder geworden. Aber es wird ihm nicht gelingen. Ja, so war es. Genau so. Dann fand ich Beatrice und dann kam endlich wieder ein Führer zu mir. Er hieß Pistorius. Ich habe damals oft geglaubt, ich müsse mir das Leben nehmen. Ist denn der Weg für jeden so schwer? Sie fuhr mit ihrer Hand über mein Haar, leicht wie Luft. Es ist immer schwer, geboren zu werden. Sie wissen, der Vogel hat Mühe, aus dem Ei zu kommen. Denken Sie zurück und fragen Sie, war der Weg denn so schwer? Nur schwer? War er nicht auch schön? Es war schwer. Es war sehr schwer, bis der Traum kam. Ja, man muss seinen Traum finden. Dann wird der Weg leicht. Aber es gibt keinen immerwährenden Traum. Jeden löst ein neuer ab. Und keinen darf man festhalten wollen. Eine Traurigkeit ergriff mich. Und der sehnliche Wunsch, in dieser verzauberten Stunde zu sterben. Sinclair, Sie sind ein Kind. Ihr Schicksal liebt Sie ja. Einmal wird es Ihnen ganz gehören, so wie Sie es träumen. Sie gab mir die Hand. Ich habe ein paar Freunde, ein paar ganz wenige, ganz nahe Freunde, die sagen Frau Eva zu mir. Auch Sie sollen mich so nennen, wenn Sie wollen. Danke, Frau Eva. Sie führte mich zur Tür und deutete in den Garten. Sie finden Max da draußen. Demian stand in einem offenen Gartenhäuschen mit nacktem Oberkörper und machte an einem aufgehängten Sandsack Boxübungen. Er sah prachtvoll aus. Die Bewegungen kamen aus Hüften, Schultern und Armgelenken hervor, wie spielende Quellen. Demian, was treibst du denn da? Ich übe mich. Ich habe dem kleinen Japaner einen Ringkampf versprochen. Der Kerl ist flink wie eine Katze. Es ist eine ganz kleine Demütigung, die ich ihm schuldig bin. Du warst schon bei meiner Mutter? Ja. Demian, was hast du für eine wunderbare Mutter? Frau Eva. Der Name passt vollkommen zu ihr. Sie ist wie die Mutter aller Wesen. Du weißt den Namen schon? Du kannst stolz sein, Junge. Du bist der Erste, dem sie ihn schon in der ersten Stunde gesagt hat. Von diesem Tag an ging ich im Hause ein und aus wie ein Sohn und Bruder, aber auch wie ein Liebender. Wenn ich die Pforte hinter mir schloss, ja schon wenn ich von weitem die hohen Bäume des Gartens auftauchen sah, war ich reich und glücklich. Und doch lebten wir keineswegs von der Welt abgeschlossen. Wir lebten in Gedanken und Gesprächen oft mitten in ihr, nur auf einem anderen Feld. Wir waren von der Mehrzahl der Menschen nicht durch Grenzen getrennt, sondern nur durch eine andere Art des Sehens. Unsere Aufgabe war, in der Welt eine Insel darzustellen, vielleicht ein Vorbild, jedenfalls aber die Ankündigung einer anderen Möglichkeit zu leben. Ich lernte die Gemeinschaft kennen, die zwischen Menschen möglich ist, welche das völlige Alleinsein gekostet haben. Und langsam wurde ich eingeweiht in das Geheimnis derer, welche das Zeichen an sich trugen. Außer Frau Eva, Max und mir gehörten zu unserem Kreise noch manche Suchende von sehr verschiedener Art. Manche von ihnen gingen besondere Pfade. Unter ihnen waren Astrologen und Kabbalisten, auch ein Anhänger des Grafen Tolstoi und allerlei zarte, scheue, verwundbare Menschen, Anhänger neuer Sekten, Indienreisende, Yogaschüler, Pflanzenesser. Mitsingen im Chor der Sphären. Mit Tanzen im Reigen der Welt, mit Lachen im ewigen Lachen Gottes, das ist unsere Teilhabe am Glück. Und aus allem, was wir sammelten, ergab sich uns die Kritik unserer Zeit und des jetzigen Europa, das in ungeheuren Bestrebungen mächtige neue Waffen der Menschheit erschaffen hatte, am Ende aber in eine tiefe, und zuletzt schreiende Verödung des Geistes geraten war. Die Seele Europas ist ein Tier, das unendlich lang gefesselt lag. Wenn es frei wird, werden seine Regungen nicht die lieblichsten sein. Diese Welt will sterben. Und was soll dabei aus uns werden? Vielleicht gehen wir mit zugrunde. Totschlagen kann man ja auch uns. Aber um das, was von uns bleibt, oder um die von uns, die es überleben, wird der Wille der Zukunft sich sammeln. Das, was die Natur mit dem Menschen will, steht in den Einzelnen geschrieben. In dir und mir. Es stand in Jesus, es stand in Nietzsche. Die heutigen Gemeinschaften werden zusammenbrechen und die wenigen, welche dann da sind und mitgehen, werden wir sein, die Gezeichneten. Frau Eva war für jeden von uns, der seine Gedanken äußerte, ein Zuhörer und Echo. Es schien mir, als seien die Träume, die ich im Schlaf hatte, Eingebungen von ihr. Ich träumte, dass die ganze Welt in Aufruhr sei und dass ich, allein oder mit Demian, angespannt auf das große Schicksal warte. Das Schicksal blieb verhüllt, trug aber irgendwie die Züge der Frau Eva. Ihr Traum ist nicht ganz Sinclair. Sie haben das Beste vergessen. Zu Zeiten wurde ich unzufrieden und von Begehren gequält. Ich meinte es nicht mehr ertragen zu können, sie neben mir zu sehen, ohne sie in die Arme zu schließen. Sie sollen sich nicht an Wünsche hingeben, an die Sie nicht glauben. Ich weiß, was Sie wünschen. Sie müssen diese Wünsche aufgeben können. Oder sie ganz und richtig wünschen. Wenn Sie einmal so zu bitten vermögen, dass Sie der Erfüllung in sich gewiss sind, dann ist auch die Erfüllung da. Sie wünschen aber und bereuen es wieder und haben Angst dabei. Ja, ich traue mir noch nicht. Liebe muss nicht bitten, auch nicht fordern. Liebe muss die Kraft haben, in sich selbst zur Gewissheit zu kommen. Dann wird sie nicht mehr gezogen, sondern zieht. Sinclair, Ihre Liebe wird von mir gezogen. Wenn sie mich einmal zieht, so komme ich. Sie müssen lieben, um sich selbst zu finden. Die meisten aber lieben, um sich dabei zu verlieren. In der Vorfrühlingszeit kam ein Tag, den ich nie vergessen habe. Ich trat in die Halle, ein Fenster stand offen und ein lauer Luftstrom wälzte den schweren Geruch der Hyazinthen durch den Raum. Da sah ich auf einem Schemel nahe beim verhängten Fenster Max Demian sitzen, zusammengekauert und seltsam verändert. Er hatte die Arme regungslos hängen, die Hände im Schoß, sein vorgeneigtes Gesicht mit offenen Augen war blicklos und erstorben. Er schien nicht zu atmen. Ich war bei Max. Ist etwas geschehen? Er schläft oder ist versunken? Ich weiß nicht. Seien Sie ruhig, Sinclair. Es geschieht ihm nichts. Er hat sich zurückgezogen. Es wird nicht lange dauern. Ich ging und lief von Haus und Stadt hinweg gegen die Berge. Der schräge, dünne Regen kam mir entgegen. Die Wolken trieben niedrig unter schwerem Druck wie in Angst vorüber. Als ich nass und durchblasen nach Stunden wiederkehrte, öffnete Demian mir selbst die Haustür. Er nahm mich mit in sein Zimmer hinauf. Im Laboratorium brannte eine Gasflamme, Papier lag umher. Er schien gearbeitet zu haben. Setz dich. Du bist sicherlich müde. Es war ein scheußliches Wetter. Tee kommt gleich. Es ist heute etwas los. Es kann nicht nur das bisschen Gewitter sein. Hast du etwas gesehen? Ja, ich habe in den Wolken ein Bild gesehen. Nur einen Augenblick, aber ganz deutlich. Was für ein Bild? Es war ein Vogel. Der Sperber? War er's? Dein Traumvogel? Ja, es war mein Sperber. Er war gelb und riesengroß und flog in den blau-schwarzen Himmel hinein. Du hast den Vogel nicht vielleicht zufällig gesehen? Zufällig? Sieht man solche Sachen zufällig? Nein, er bedeutet etwas. Weißt du was? Nein. Ich spüre nur, dass es eine Erschütterung bedeutet. Einen Schritt im Schicksal. Ich glaube, es geht uns alle an. Ich hatte es durchgesetzt, noch das Sommersemester in Heidelberg bleiben zu können. Statt im Hause waren wir nun fast immer im Garten am Fluss. Zuweilen wunderte ich mich über die Friedlichkeit meines Lebens. Ich ahnte, dass dies der Vorklang jener neuen, höheren Gemeinschaft sei, an die wir dachten. Ich hing an den schönen Tagen wie ein Falter an der Honigblume. An einem dieser Tage überkam mich dies Vorgefühl so stark, dass meine Liebe zu Frau Eva plötzlich schmerzlich aufflammte. Mein Gott, wie bald, dann sah ich sie nicht mehr. Hörte nicht mehr ihren festen, guten Schritt durchs Haus, fand nicht mehr ihre Blumen auf meinem Tisch. Alles, was sie mir je über die echte Liebe gesagt hatte, fiel mir ein. 100 feine, mahnende Worte, 100 leise Lockungen. Was hatte ich daraus gemacht? Nichts. Eva, Frau Eva, bitte komm zu mir. Ich spannte mich an, bis ich von den Fingern und Füßen her kalt wurde. Ich fühlte, dass Kraft von mir ausging. Für einige Augenblicke zog sich etwas in mir fest und eng zusammen. Etwas Helles und Kühles. Ich hatte die Empfindung, ich trage einen Kristall im Herzen. Und ich wusste, das war mein Ich. Hufgetrappel hämmerte jetzt die lange Straße heran, klang nah und hart, hielt plötzlich an. Ich sprang ans Fenster. Unten stieg Demian vom Pferd. Ich lief hinab. Was ist los, Demian? Es ist doch deiner Mutter nichts passiert. Er war sehr bleich und Schweiß rann zu beiden Seiten von seiner Stirn über die Wangen. Er band die Zügel seines erhitzten Pferdes an den Gartenzaun, nahm meinen Arm und ging mit mir die Straße hinab. Hast du schon gehört? Nein, was ist denn? Ja, mein Junge, es geht nun los. Du weißt ja, die große Spannung mit Russland. Was? Gibt es Krieg? Ich habe nie daran geglaubt. Er ist noch nicht erklärt, aber es gibt Krieg. Du wirst sehen, wie das einschlägt. Es wird den Leuten eine Wonne sein. Schon jetzt freut sich jeder aufs Losschlagen, so fad ist ihnen das Leben geworden. Krieg mit Russland. Ach, Sinclair, das ist nur der Anfang. Es wird vielleicht ein großer Krieg werden. Ein sehr großer Krieg. Und auch das ist bloß der Anfang. Das Neue beginnt. Und das Neue wird für die, die am Alten hängen, entsetzlich sein. Was wirst du tun? Ich weiß nicht. Und du? Sobald mobilisiert wird, rücke ich ein. Ich bin Leutnant. Du? Davon wusste ich ja kein Wort. Ja, es war eine von meinen Anpassungen. Du weißt, ich bin nie gern aufgefallen und habe immer eher etwas zu viel getan, um korrekt zu sein. Ich stehe, glaube ich, in 8 Tagen schon im Feld. Gottes Willen. Na Junge, nicht sentimental werden. Es wird mir ja kein Vergnügen machen, Gewehrfeuer auf lebende Menschen zu kommandieren. Aber das wird nebensächlich sein. Es wird jetzt jeder von uns in das große Rad hineinkommen. Du auch. Und deine Mutter, Demian? Meine Mutter? Du liebst sie sehr. Nicht wahr? Mach dir keine Sorgen um sie. Sie ist sicher. Sicherer als irgendjemand es heute auf der Welt ist. Übrigens, wie war das? Du hast sie oder mich heute gerufen, nicht? Ja, ich habe gerufen. Ich rief nach Frau Eva. Sie hat es gespürt. Sie schickte mich plötzlich weg, ich müsse zu dir. Ich hatte ihr eben die Nachrichten über Russland erzählt. Auf mit den Waffen, jedes Schwanken, jedes Zögern, der Verrat am Vaterland. Um sein oder nicht sein. Am Abend, als ich durch die Stadt ging, brausten alle Winkel von der großen Erregung. Überall das Wort Krieg. Ich kam in Frau Evas Haus. Wir aßen im Gartenhäuschen zu Abend. Ich war der einzige Gast. Lieber Sinclair, Sie haben mich heute gerufen. Sie wissen, warum ich nicht selbst kam. Aber vergessen Sie nicht, Sie kennen jetzt den Ruf und wann immer Sie jemand brauchen, der das Zeichen trägt, dann rufen Sie wieder. Ich komme zum Ende. Die Dinge gingen ihren raschen Weg. Bald war Krieg. Und Demian, wunderlich fremd in der Uniform mit dem silbergrauen Mantel, fuhr davon. Ich brachte seine Mutter nach Hause zurück. Bald nahm auch ich Abschied von ihr. Sie küsste mich auf den Mund und hielt mich fest an sich gedrückt. Alles Gute, Sinclair. Ich denke an Sie. Alle Menschen sind wie verbrüdert. Sie meinen das Vaterland und die Ehre. Aber es ist das Schicksal, dem sie alle einen Augenblick in das unverhüllte Gesicht schauen. Junge Männer kommen aus Kasernen, steigen in Bahnzüge. Und auf vielen Gesichtern sehe ich etwas, das Liebe und Tod bedeutet. Es ist ein Rausch, in dem sie es tun. Kein Schicksalswille. Es war schon beinahe Winter, als ich ins Feld kam. Im Anfang war ich trotz der Sensationen der Schießerei von allem enttäuscht. Mit der Zeit sah ich aber, dass ich die Menschen unterschätzt hatte. In der Tiefe ist etwas im Werden. Etwas wie eine neue Menschlichkeit. Viele kann ich sehen und manche von ihnen starb an meiner Seite. Denen ist gefühlhaft die Einsicht geworden, dass Hass und Wut, Totschlagen und Vernichten nicht an die Objekte geknüpft sind. Die Urgefühle, auch die wildesten, gelten nicht dem Feind. Ihr blutiges Werk ist nur Ausstrahlung des Innern, der in sich zerspaltenen Seele, die rasen und töten, vernichten und sterben will, um neu geboren werden zu können. Ein Riesenvogel kämpft sich aus dem Ei. Und das Ei ist die Welt. Und die Welt muss in Trümmer gehen. Vor dem Gehöft, das wir besetzt hatten, stand ich in einer Vorfrühlingsnacht auf Wache. In launischen Stößen ging ein schlapper Wind. Über den hohen flandrischen Himmel ritten Wolkenheere. Irgendwo dahinter eine Ahnung von Mond. In den Wolken war eine große Stadt zu sehen. Aus der strömten Millionen von Menschen hervor. Die Die verbreiteten sich in Schwärmen über weite Landschaften. Mitten unter sie trat eine mächtige Göttergestalt, funkelnde Sterne im Haar, groß wie ein Gebirge, mit den Zügen der Frau Eva. In sie hinein verschwanden die Züge der Menschen, wie in eine riesige Höhle, und waren weg. Die Göttin kauerte sich am Boden nieder, hell schimmerte das Mal auf ihrer Stirn. Ein Traum schien Gewalt über sie zu haben. Sie schloss die Augen und ihr großes Antlitz verzog sich in Weh. Plötzlich schrie sie hell auf und aus ihrer Stirn sprangen Sterne, viele tausend leuchtende Sterne. Die schwangen sich in herrlichen Bogen und Halbkreisen über den schwarzen Himmel. Einer von den Sternen brauste mit hellem Klang gerade zu mir her, schien mich zu suchen. Da krachte er brüllend in tausend Funken auseinander. Es riss mich empor und warf mich wieder zu Boden. Donnernd brach die Welt über mir zusammen. Man fand mich nahe bei der Pappel, mit Erde bedeckt und mit vielen Wunden. Ich lag in einem Keller. Geschütze brummten über mir. Ich lag in einem Wagen und holperte über leere Felder. Meistens schlief ich oder war ohne Bewusstsein. Aber je tiefer ich schlief, desto heftiger empfand ich, dass etwas mich zog, dass ich einer Kraft folgte, die über mich Herr war. Wieder lag ich auf einem Wagen und später auf einer Bahre oder Leiter. Immer stärker fühlte ich mich irgendwohin befohlen. Da war ich am Ziel. Es war Nacht. Ich war bei vollem Bewusstsein. Ich lag in einem Saal, am Boden gebettet und fühlte, dass ich dort sei, wohin ich gerufen war. Ich blickte um mich, dicht neben meiner Matratze lag eine andere und jemand auf ihr, der neigte sich vor und sah mich an. Er hatte das Zeichen auf der Stirn. Es war Max Demian. Er sah mich nur an und lächelte mir zu. Dann schob er langsam sein Gesicht mir näher, bis wir uns fast berührten. Sinclair. Ich gab ihm ein Zeichen mit den Augen, dass ich ihn verstehe. Kleiner Junge, kannst du dich noch an Franz Kromer erinnern? Ja, ganz genau. Kleiner Sinclair, pass auf. Ich werde fortgehen müssen. Du wirst mich vielleicht einmal wieder brauchen. Wenn du mich dann rufst, dann komme ich nicht mehr auf einem Pferd geritten oder mit der Eisenbahn. Du musst dann in dich hineinhören. Dann merkst du, dass ich in dir drinnen bin. Verstehst du? Ja, Max. Und noch etwas. Frau Eva hat gesagt, wenn es dir einmal schlecht gehe, dann solle ich dir den Kuss von ihr geben, den sie mir mitgegeben hat. Mach die Augen zu, Sinclair. Ich schloss gehorsam meine Augen. Ich spürte einen leichten Kuss auf meinen Lippen, auf denen ich immer ein wenig Blut stehen hatte, das nie weniger werden wollte. Und dann schlief ich ein. Am Morgen wurde ich geweckt. Ich sollte verbunden werden. Ich wendete mich schnell nach der Nachbarmatratze hin. Es lag ein fremder Mensch darauf, den ich nie gesehen hatte. Das Verbinden tat weh. Alles, was seither mit mir geschah, tat weh. Aber wenn ich manchmal den Schlüssel finde und ganz in mich selbst hinuntersteige, da, wo im dunklen Spiegel die Schicksalsbilder schlummern, dann brauche ich mich nur über den schwarzen Spiegel zu neigen und sehe mein eigenes Bild, das nun ganz ihm gleicht. Ihm. Meinem Freund und Führer. Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. Nach dem Roman von Hermann Hesse. Hörspielbearbeitung Oliver Sturm. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Ulrich Mattes, Emil Sinclair Valentin Stroh, Max Demian Ingo Hülsmann, Mutter Karin Schröder, Vater Wolfgang Höper, Frau Eva Uta Halland, Pistorius Hans Diehl, Kromer Martin Engler, Knauer, Sven Plate. In weiteren Rollen Christian Brey, Till Fierit, Rosemarie Gerstenberg, Klaus Hämmerle, Patrick Hebt, Elmar Roloff, Sebastian Schulz, Michael Speer, Barbara Stoll, Charles Wirz und andere. Ton Rolf Knapp. Technik Renate Tiffert. Regieassistenz Kirstin Petri. Musik Gerd Bessler. Regie Oliver Sturm. Produktion Südwestrundfunk 2002. Dramaturgie Hans-Burkhard Schlichting.